die Aufblähung der Waren- und Geldwirtschaft aus einem eng umgrenzten Randphänomen zur herrschenden Form gesellschaftlicher Ordnung war historisch nicht eine Antwort auf eine vorhergehende Entwicklung der Produktivkraft, sondern sie war die von der durchlauchtigsten Herrschaft zum Zwecke ihrer kriegerischen Selbstbehauptung und Expansion gefundene und aufoktroyierte Form gesellschaftlicher Beziehungen, weil diese am ehesten die Kräfte der Gesellschaft dafür mobilisieren konnte, ihre Heere rund um die neuen Vernichtungstechnologien zu organisieren, zu vergrößern und auszurüsten, Ländereien zu erweitern und mit Fortifikation vor den gleichgearteten Absichten ihrer Konkurrenten zu schützen. Die Förderung der Produktion hatte dann nicht mehr schlicht den Genuss der Produkte zum Ziel, sondern sollte durch Zentralisierung und Ausrichtung auf wachsenden Verkauf und Kauf mittels Abschöpfung von Geldsteuern, der Sicherung und Ausdehnung von Herrschaft qua militärischer Destruktionsfähigkeit dienen. Diese Entstehung des Kapitalismus aus der Logik der Kanonen, des Kanonen- und Festungsbaus hat die moderne Gesellschaft nachhaltig geprägt und tut es weiterhin. Auch wenn dieser allgegenwärtige Kernbestand modernen Lebens umfassend beschönigt wird und hinter dem inzwischen zum umfassenden Selbstzweck der Wirtschaft gewordenen Geldvermehrungszwang zurücktritt, so waren in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 4/5 der gesamten naturwissenschaftlichen und technischen Forschung im Dienst des Militärs. Und es ist nicht anzunehmen, dass das heute viel anders ist. Internet, Computer, Softwareentwicklung verdanken ihren Ursprung den Erfordernissen des Rüstungswettlaufs. Und auch heutzutage steht die militärisch Inspirierte an der Spitze der Entwicklung der I&C-Branche. Zivile Hightech-Produktion ist fast regelmäßig ein Nebenprodukt von Kriegstechnologie. Die Wirtschaft trägt weithin weiter das Keinsmal eines Instruments, der Gewaltmaschine die nötigen Mittel ihres Unterhalts zu verschaffen. Das seit der Etablierung patriarchaler Herrschaft in Gang gesetzte Untertanmachen der Erde, Altes Testament, und anderer Menschen, machte einen qualitativen Sprung zum Projekt absoluter Herrschaft über Mensch und Natur. Davon, wie sich die Herrschaft über Menschen als Demokratie zur Selbstbeherrschung gemausert und sozusagen selbst verwirklicht hat, folgen gleich noch einige Andeutungen. Das Selbstmordmonster Naturbeherrschung ist aber bis heute unter diesem Namen im Allgemeinen positiv besetzt. Dritter Punkt. Die Verschiebung des Schwerpunkts der Produktivkraftentwicklung zu den Mitteln und schließlich auf den Menschen selbst ist eine Folge der Unterwerfung unter den Sachzwang der Verwertung und macht Reichtum maßlos. Das Zwangsmotiv Geldbeschaffung für wachsende Teile der gesellschaftlichen Produktion, die Degradierung des Genusses zum Konsum als einer bloßen Vorbedingung des Geldmachens, hat aus der mehrschichtigen und ungleichgewichtigen Beziehung zwischen Natur, Mittel, Mensch ein ebenes, planifiziertes, produktives Dreieck gemacht. Eine Abstraktion, in der die Dinge der Lebenswelt nur mehr insofern aufscheinen, als sie für den Zweck der Geldvermehrung sachdienlich sind. Für das Prinzip, dass investiertes Geld mittels Arbeit vermehrt und wieder in Geld umgesetzt werden muss. Die Verlagerung des Schwerpunkts der Produktivkraftentwicklung auf die Mittel, deren Entwicklung zu Maschinen nämlich, ist von dieser Abstraktion geprägt. Die Maschine wurde nicht entwickelt zur Erleichterung menschlicher Mühe und nicht zum adäquateren Umgang mit der Natur. Das Prinzip der Maschine ist der leere Komparativ, ein Schneller und ein Mehr, dessen Kriterium ein Abstraktum, ein Mehr an Geld ist. Der Einsatz der Maschinen als Schwerpunkt der Produktivkraftentwicklung ist das Eindringen der sachlichen Herrschaft der Verwertung in das gesellschaftliche Leben. Die Natur und der in den Schatten der Privatheit gedrängte Bereich der familiären Reproduktion wird als passives Rohstofflager imaginiert, eventuell als Terra Incognita, die darauf wartet, entdeckt und ausgebeutet zu werden, als ein bloßes Reservoir von Material zur Verwertung und auch als ein Arbeitsgegenstand, gleich welcher Arbeit, wenn sie nur zu mehr Wert führt. Natur ist potenzieller Absatz und wird als so unerschöpflich halluziniert, wie Geld unerschöpflich aufgehäuft werden kann. Selbst da, wo die Grenzen des Maltraitements handgreiflich werden, wo der Rohstoff zu versiegen droht, das Klima kippt, Wasser, Luft und Boden vergiftet, die ganze Region verstrahlt ist und so weiter, hat Wirtschaft kein eigentliches Sensorium dafür. Grundsätzlich gilt, Umweltschutz schadet der Wirtschaft, wie es nicht nur George Bush so treffend erkannt hat. Der Mensch zählt einerseits als Bediener vor und hinter der Maschine, als ihr Arbeiter und Konstrukteur und als leibhaftiges Kapital, Planer und Vollstrecker ihres Zwecks. Und er zählt auch als Konsument des Produkts, nicht als Genießer. Geplant, konstruiert, erzeugt wird, was mit Gewinn verkaufbar ist. Und konsumiert wird, was eins kaufen kann. Marketing wird zur Prosumationswissenschaft sui generis, die vermitteln soll, dass Mensch das konsumieren will, was vom Maschinendenken her am besten zu produzieren ist, dessen Produktion am günstigsten verwertbar ist. Das logische Ziel dieser Art von Produktivkraftentwicklung ist eine Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, wo soweit möglich die Aufgaben des Funktionärs, des Planers, Konstrukteurs, Arbeiters und Konsumenten des Verwertungszusammenhangs von jeder Ich-AG persönlich selbst beherrscht, sich selbst verwertend wahrgenommen wird. Nicht mehr als ein Fluch, das wäre in Zeiten der Arbeitsplatzsicherung ein Sakrileg. Auch nicht als Pflicht, sondern als Spaß in Entfaltung seines wahren Ich. Nicht mehr aufgeteilt in Arbeitszeit und Freigang, sondern schlicht in dem, was dann Leben heißt. Dann endlich wäre der Mensch der Schwerpunkt dieser Produktivkraftentwicklung und Herr seiner selbst, selbst beherrscht. Und Herr der Wüste eines Reichtums, der kein Maß mehr hat in dem, was ihm gut tut, wovon er dann auch gar nichts mehr wüsste. Denn die moderne Lebensweise ist in paradoxer Weise ideell und zunehmend auch real von der Bindung an menschliche Zwecke, vom Ziel eines guten Lebens abgelöst. Gesellschaftlicher Erfolg ist an die Vermehrung von Geld gebunden, wodurch auch immer diese zustande gekommen ist. Das Ergebnis menschlicher Tätigkeit verliert seinen materiellen Konnex zum gesellschaftlichen Leben. Die Tätigkeit hat keinen Zweck, der in ihr liegt, beziehungsweise sich aus ihr ergibt, sondern sie soll zu Geld werden, was auch immer materiell ihr Ergebnis ist. Wenn dieser Zweck nicht erfüllbar ist, dann bleibt der schönste und nützlichste Gegenstand unerzeugt, der beste Dienst ungeleistet. Nichtmenschliches Bedürfnis gibt Takt und Inhalt der Produktion mehr an, sondern das muss, die Wirtschaft am Wachsen zu halten. Was ich tue, ist für mich abgeschnitten von seiner Bedeutung, seiner Wichtigkeit oder Belanglosigkeit, von seinen freud- oder leidvollen Auswirkungen auf Gesellschaft und Natur. Ich überblicke nur, was ich unmittelbar vor Augen habe und bescheide mich damit, daran Spaß zu haben, weil mehr sowieso nicht drin ist. Eine Situation, in der eine Aussage über die eigene Arbeit, habe ich gehört, wie ich bin zufrieden, sie ernährt ihren Mann und bringt niemanden um, zumindest nicht direkt, bereits ein Ausbund an übergreifender Reflexion ist. Nicht mangelnde Mobilität hat zum Beispiel die Welt automobil gemacht, nicht Mängel der Kommunikation den Handyboom erzeugt, sondern der Verwertungszwang hat Mensch und Welt so zurichten lassen, dass wir automobil und allerseits telefonabel sein müssen und wollen, was wir müssen. Der Zwang diktiert Bedürfnis und Erfüllung, genau genommen das Surrogat eines Bedürfnisses und ein Placebo statt Erfüllung, damit der Kreislauf weitergeht. Die Frage ist schon längst nicht mehr, was uns gut tut, sondern wie wir die Leere füllen, die sich nie füllen lässt. Denn ein Genug wäre das Ende des Systems. Ein Rückgang der Vergiftung ist eine Wirtschaftskatastrophe. Und wir müssen uns vergiften, um weiter leben zu können. Auf die Spitze getrieben lässt sich sagen, je länger der Kapitalismus herrscht, desto mehr gilt, nicht die Ware bereichert unser Leben, sondern wir halten die Ware am Leben. Wir leben nicht, wir werden gelebt. Depression und Aggression sind endemisch. Zu lachen gibt es in vielen Villenvierteln nicht mehr als in Elendsquartieren. Zum Zweiten, zu Wissen und Wert. Erster Punkt, menschliches Wissen als historisch akkumulierte Tradition. Segmentierung und Bedeutungsverlust des Wissens, gelehrte Idiotie, wenn sie im Verwertungszusammenhang steht. Zudem, was vom individuellen Menschen in der Gesellschaft überleben kann, gehört die Tradition seiner Erfahrung, seines Wissens, meist haltbarer als jedes Artefakt, entwicklungsfähig, offen für Umgestaltung, fähig Rückschläge zu überwinden, zählebiges Konstituenz der Geschichte, fast exponentiell akkumulierbar, Bedingung der Möglichkeit von Fortschritt. Und gerade die kapitalistische Warengesellschaft hat Wissen in ungeheurem Ausmaß gesteigert. Zu einem großen Teil in zwanghafter Weise, insofern es zur Überlebensbedingung im Konkurrenzkampf wurde. Dieses Wissen trägt aber auch sonst den Stempel seiner spezifischen Produktion. Es findet sein Maß nicht am Selbstzweck des menschlichen Lebens oder Selbstzweck menschliches Leben, sondern an seiner Verwertbarkeit, an seinem direkten oder indirekten Beitrag zum kapitalistischen Selbstzweck, der Verwertung. Das Problem ist nicht bloß, dass in der Gesellschaft vorhandenes und weiter vermehrtes Wissen zunehmend privatisiert, weggesperrt und verknappt werden soll, sondern dass es von vornherein fragmentiert und in seiner Wirkung kastriert ist, seine Bedeutung nicht von seinem Bezug zum menschlichen Leben gewinnt, nicht auf gutes Leben, nicht auf die Freude der Erkenntnis bezogen werden kann, ja, dass solche Bezüge für seine Gewinnung gar nicht relevant sind. Ja, im Licht solcher Bezugnahme ein großer Teil der Wissenschaft im Gegenteil offen destruktiv und mörderisch ist. Auch freie Software macht davon per se nicht unbedingt eine Ausnahme. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit dessen, was hier programmiert wird, kann auch dort durchaus unterbelichtet bleiben. So zeugt etwa Freude am Autofahren als Projektmotiv, auch im Fall freier Software, bloß von der Schwierigkeit bis Unfähigkeit des Wahnmenschen, die blinden Vorgaben und spezifisch verkürzten Horizonte der Verwertung zum Thema einer Auseinandersetzung zu machen. Zweiter Punkt. Dem Kapital droht der Wissenstod und seine Hinterlassenschaft ist verbrannte Erde. Der Kapitalismus hat nicht nur eine spezifische, zum Teil destruktive Wissensexplosion mit sich gebracht, er droht an der steigenden Bedeutung dieses Wissens auch zu ersticken. Dass verschiedene Dinge als Werte einander gleichgesetzt und ausgetauscht werden können, ist keineswegs so selbstverständlich, wie es in einer voll ausgereiften Warengesellschaft zu sein scheint, wo alle und jedes einen Preis haben, also wie eine Ware handelbar sind. Schon gar nicht einfach ist diese Wertbeziehung, wenn es um den Kern der Veranstaltung geht, nämlich aus Wert durch Arbeit mehr Wert zu machen, als an Wert für diesen Vorgang ausgelegt wurde. Und das Produkt dann auf Märkten in Geld umzutauschen und in erweiterte Produktion zu stecken und so weiter ad infinitum. Das setzt nämlich voraus, dass getrennte, unabhängige Produzenten ihre Produkte gemäß dem in ihnen durch abstrakt gleiche, aber getrennte Arbeit gebildeten Wert wirklich tauschen. Was sich nicht wirklich weggeben lässt im Tausch, weil es, wir wissen eben, dem Geber immer auch selber noch bleibt, was daher in jedes Produkt immer wieder neu und unverbraucht beliebig lange einfließen kann, was sich beim Tausch auf allen Seiten wiederfinden kann, fällt aus dem Tausch heraus, gehört zu den Voraussetzungen für die Produktion des Werts, nicht aber zum Wert. Die Konkurrenz erzwingt Verwissenschaftlichung der Produktion, um durch solche allgemeine Arbeit noch mehr getrennte Arbeit einzusparen, zur Verbilligung, zur Entwertung des einzelnen Produkts, zum Zwecke seiner besseren Verkäuflichkeit. Mehr eingesetztes Wissen, dessen Herstellung ja auch bezahlt werden muss, erhöht jedoch zugleich die allgemeinen Vorauskosten der Produktion. Es ist absolut notwendig, zählt jedoch nicht als Wert. Wenn Wachstum dieses Manko, dass immer mehr allgemeine Arbeit notwendig ist, um überhaupt noch Wert produzieren zu können, wenn das nicht durch forciertes Wachstum überkompensiert werden kann, dann droht der Wissenstod der Wahrheit. Dann droht das Regulativ des Kapitalismus, das stete Wachstum des in getrennter Arbeit gebildeten und daher tauschbaren Werts zu versagen. Dann lässt sich investiertes Kapital nicht mehr vermehren. Und genau diese Schwierigkeit steht hinter dem Privatisierungswahn. Speziell auch hinter den Versuchen, gesellschaftliches Wissen einzuhegen, proprietär zu machen, mit Copyright, Patent, notfalls blanker Gewalt zu monopolisieren. Wenn mit Verwertung durch getrennte Arbeit so schwer noch Geld zu machen ist, so vielleicht doch noch, indem man die notwendigen allgemeinen Voraussetzungen, ohne die Warenproduktion nicht denkbar ist, mit Schlagbaum und Maut abzusperren und auf diese Art verkäuflich zu machen trachtet. Das bedeutet, dass ausgerechnet in der schweren Krise des Systems der Verwertung, dessen einzelne Agenten alles und jedes in Beschlag zu nehmen trachten, was eben noch allgemein zugänglich zu sein schien und jetzt als letzte Reserve verheizt wird. Von den Bädern bis zu den Spitälern, vom Kindergarten bis zur Hochschulbildung, von den Straßen bis zur Software. Mit Schulden und anderen Spekulationen auf künftige Verwertung, die nicht mehr in Sicht ist, lässt sich das wegbrechende Fundament der Verwertung noch längere Zeit simulieren. Aber was mit einer Gesellschaft schlussendlich geschieht, die ihr Regulativ verliert und im Niedergang noch alles das mit sich zu reißen trachtet, was Neues möglich machen könnte, ist mehr als unschön vorzustellen. Schlusspunkt. Fundierung, Umformung, Neugewinnung von Wissen und Gütern jeder Art durch intellektuelle und praktische Kritik. Mit Fundierung von Wissen meine ich sozusagen im Wortsinn Bezugnahme auf den Boden, auf dem der Mensch steht. Heißt Herstellung des direkten Bezugs der individuellen Menschen in der Gesellschaft aufeinander, ohne den zwanghaften Umweg über Kauf und Verkauf. Und ebenso direkter Bezug der Gesellschaft auf diese umgebende und tragende Natur. In einer Situation, in der die Kategorien der Verwertung das ganze Leben einschließlich des Denkens und der Fantasie durchdrungen haben und die krisengeschüttelte Praxis der Verwertung, die sogenannte Wirtschaft, zügig alles, was Leben möglich macht, bis zur letzten Nische zu vereinnahmen versucht, sollte uns nichts daran mehr selbstverständlich sein. Jeder Ausweg braucht explizit die intellektuelle und praktische Kritik der vom Wert geschaffenen bzw. strukturierten gesellschaftlichen Beziehungen. Von der Familie bis zum Staat, von der Güterproduktion bis zum Wissenschaftsbetrieb, von der Malerei bis zur großen Liebe und allem, was uns sonst noch kümmert. Das deformierte, produktive Dreieck ist in seinen verschiedenen Ebenen und Reichweiten neu zu konstruieren. Dementsprechend ist vom Wert gestutztes und geleitetes Wissen umzuformen, neu zu entwickeln, aus der Kritik dessen, worin wir uns befinden, und aus der Kritik dessen, was wir uns an heute von der Verwertung beschlagnahmten Gütern jeder Art aneignen müssen, damit es gegen die und jenseits der Krise und den Katastrophen der Verwertung noch Gesellschaft geben kann. Kurz, wir müssen die Auseinandersetzung darüber führen, was für uns und mich ein gutes Leben in Gesellschaft und Natur, was Reichtum sein kann. Dies zu tun ist möglich, weil das Diktat von Wert und Ware, Mensch und Natur nur durch deren Vernichtung widerspruchsfrei und genau deswegen erst recht nicht beherrschen kann. Und die Widersprüche sind heute sichtbar in Schädigung und Leid, das Letzte, was in der Gesellschaft des Kapitals mit Sicherheit noch wächst. Bitte? Jetzt ist die Frage, ob ich gleich anschließen soll oder nicht. Ja, ja. Trotzdem war das irgendwie eine Frage an Moderation und Publikum. Also Wortwende höchstens, würde ich sagen, sonst wird das wirklich verdoppelt, ja, weil du hast auch was dazu sagst, du wärst nett und so. Also nur noch direkte Rückfragen wäre vielleicht sinnvoll, aber nicht eine Diskussion darüber. Sie sollen natürlich dann zusammenleben, würde ich vorschlagen. Also hat hier jetzt jemand jetzt ganz direkt eine Nachfrage, Verständnisfrage oder sowas, dann okay, sonst würde ich die Franz bitten in den zweiten Teil, ihr habt das auch zusammen gedacht. Oh. Wir denken manchmal zusammen, aber wir haben das nicht gemeinsam vorbereitet. Es ist eigentlich eher so, dass der Lorenz jetzt den schwarzen Bart gemacht hat und ich werde versuchen, irgendwie einen etwas weniger schwarzen Bart zu machen. Also mehr Wert zu legen auf die möglichen Perspektiven, die sich ergeben könnten. Absichtlich den Konjunktiv genommen. Mein Referat gliedert sich in drei Teile. Übertitelt habe ich es jetzt so mit Jenseits der Ware, Hypothesen zum Reichtum. Der erste Punkt ist, werde ich relativ klassisch referieren, dass Wert und Reichtum nicht identisch sind. Ich denke mir, das ist wichtig, vor allem weil das im gesunden Menschenverstand ja mehr oder weniger als Synonym gebraucht wird und auch zusammengedacht wird. Ich werde dann im zweiten Punkt versuchen, aber auch zu zeigen, dass der Reichtum nicht identisch ist mit dem gesellschaftlichen Gebrauchswert und dass also Reichtum überhaupt nicht im Gebrauchswertbegriff aufgeht. Und als dritten Punkt werde ich versuchen zu zeigen, wie Reichtum positiv zu besetzen wäre. Also heraus aus der Negation zu einer positiven Setzung kommen könnte. Wie ich schon eingangs sagte, also ist mir diese analytische Auseinanderhaltung von Wert und Reichtum wichtig. Ich sage da eigentlich nichts Neues, ich referiere da mehr oder weniger den David Ricardo, der in seinem ökonomischen Hauptwerk das meiner Ansicht nach sehr sinnvoll auseinandergelegt hat. David Ricardo schreibt, der Wert unterscheidet sich also grundsätzlich vom Reichtum, denn der Wert hängt nicht vom Überfluss, sondern von der Schwierigkeit oder Leichtigkeit der Produktion ab. Weiter, durch die beständige Erhöhung der Leichtigkeit der Produktion wird der Wert, verschiedener bereits früher produzierter Waren fortgesetzt vermindert, obwohl wir auf diesem Wege nicht nur den nationalen Reichtum, sondern auch die Kraft der zukünftigen Produktion erhöhen. Also Reichtum, wieder Ricardo, Reichtum kann also nicht an dem Quantum Arbeit, das er zu kaufen vermag, gemessen werden, denn der Reichtum hängt immer von der Menge der produzierten Güter ab, ohne Rücksicht auf die Leichtigkeit, mit der die für die Produktion verwendeten Mittel vielleicht beschafft worden sind. Reichtum ist nicht vom Wert abhängig, jemand ist reich oder arm, je nach der Fülle an notwendigen und angenehmen Dingen, über die er verfügen kann. Also wenn man das jetzt übersetzt, dann kann natürlich der uns gleich erscheinende Gegenstand, ein Tisch, steht da herum, von der Arbeitsgalerte, die in ihm aufgegangen ist, völlig unterschiedlich zusammengesetzt sein. Ja? Also das heißt, der Tisch erfüllt für uns irgendwie eine bestimmte Funktion, Funktionsdauer, man kann was draufstellen, man kann ihn abwischen, man kann ihn verheizen, weiß der Teufel was, ja. Aber was er arbeitsmäßig darstellt, also was er wertmäßig darstellt, das ist dem Tisch unmittelbar nicht anzublicken. Marx stimmt also dieser Scheidung, die also David Ricardo vorgenommen hat, zu, korrigiert ihn aber im letzten Punkt. Er schreibt, in anderen Worten sagt Ricardo hier, Reichtum besteht nur aus Gebrauchswerten. Er verwandelt die bürgerliche Produktion in bloße Produktion für den Gebrauchswert, was eine sehr schöne Ansicht einer durch den Tauschwert beherrschten Produktionsweise ist. Die spezifische Form des bürgerlichen Reichtums betrachtet er als etwas nur Formelles, ihren Inhalt nicht Ergreifendes. Zitat Ende. Tritt also der Reichtum als Warensammlung auf, dann ist klar, dass die stoffliche Materialisierung der Produkte nicht um ihrer selbst willen erfolgte, also nicht um Selbstzwecksetzung, sondern zum Zweck der Realisierung des Werts. Marx folgt Ricardo zwar in der Nicht-Identifizierung von Wert und Reichtum, streitet aber gleichzeitig ab, dass der bürgerliche Reichtum unabhängig vom Tauschwert begriffen werden kann. Der bürgerliche Reichtum ist also durch den Wert dimensioniert, ohne mit ihm gleich zu sein. Er ist aber auch, und auf das komme ich dann auch noch eingehend zu sprechen, nicht mit dem Gebrauchswert gleichzusetzen. Die Problematik liegt also nun darin, dass also Marx hier selbst mit einem doppelten Reichtumsbegriff arbeitet. Der erste fasst den kapitalistischen Reichtum relativ klassisch auf. So beginnen auch die ökonomischen Werke immer auf Seite 1, ob das das Kapital ist oder die Kritik der politischen Ökonomie. Da steht, Reichtum ist eine ungeheure Warensammlung. Zweitens anthropologisiert er aber Reichtum als die Entwicklung menschlicher Möglichkeiten auf der materiellen Ebene und auch über diese hinaus. Marx schreibt in den Grundrissen, der Reichtum besteht, stofflich betrachtet, nur in der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse. Reichtum wird also hier von den bürgerlichen Fesseln abgekoppelt und mit der Potenz der Produktivkräfte gleichgesetzt. Zitat Marx, alle bisherigen Gesellschaftsformen gingen unter an der Entwicklung des Reichtums oder, was dasselbe ist, der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Also das ist auch so die klassische Sicht, die immer wieder referiert wird. Marx kommt aber letztendlich dann zu dem Schluss, dass eigentlich der Zweck der menschlichen Entwicklung darin bestehen müsste, dass man etwas positiv besetzt, was er nennt, die Entwicklung, Zitat jetzt Marx, nicht Django, Entwicklung des Reichtums der menschlichen Natur als Selbstzweck. Ja, also das heißt, Reichtum ist hier ein positiv gesetzter Selbstzweck, auf den eigentlich die menschliche Entwicklung hinauslaufen soll. Also das heißt, der Kritiker des besonderen kapitalistischen Reichtums tritt hier auf als Befürworter eines allgemeinen Reichtums. Die Vergrößerung der Reichtümer ist in dieser Gesellschaft aber nicht identisch, um hier wieder den Bogen retour zu schlagen, mit einer Vergrößerung der Werte. Es kann sein, muss aber nicht sein. Was aber nicht meint, dass in der Epoche des aufsteigenden Kapitals das Gesamtwertprodukt nicht gestiegen wäre, weil die einzelnen, obwohl also die einzelnen Produktenwerte gefallen sind. Die Wertprodukte sind zweifellos gestiegen, auch wenn die Produktenwerte gesunken sind, und dies erfolgte meiner Ansicht nach also bis zum Ende des Fordismus durch die Ausdehnung der Warenproduktion und durch die Einbeziehung immer mehr Arbeitskräfte auf allen gesellschaftlichen Feldern. Die finale Krise des Kapitalismus tritt dann ein, wenn auch der Wert insgesamt nicht mehr wachsen kann, so sehr er die stoffliche Produktion auch auszudehnen versteht. Über das Ende der Arbeit schreibt Marx: Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen und der unmittelbare materielle Produktionsprozess erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift. Und das ist jetzt meiner Ansicht nach die zentrale Passage: Die freie Entwicklung der Individualitäten und daher nicht das Reduzieren der notwendigen Arbeitszeit, um Surplusarbeit zu setzen, sondern überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle frei gewordene Zeit und geschaffenen Mittel entspricht. Reichtum ist nicht gleich Gebrauchswert. Reichtum meint aber auch nicht die Ansammlung, meint nicht nur nicht die Ansammlung von Tauschwerten, sondern meint auch nicht die Häufung von Gebrauchswerten. Da muss man jetzt etwas auf den Gebrauchswertbegriff eingehen. Der Begriff Gebrauchswert macht meiner Ansicht nach nur Sinn als kapitalistischer Begriff, also in der Totalität der Warengesellschaft einen Sinn. Nur für diese charakterisiert er dessen stoffliche Seite. In einer befreiten Gesellschaft, im Kommunismus oder in der Assoziation der Individuen, geht es schlicht und einfach um den Gebrauch und die Nutzung von Gütern, nicht um Gebrauchswerte. Also auch Gebrauchswert ist eine ganz spezifische Abstraktion des Kapitals und in der Ware mit dem Tauschwert untrennbar verbunden. Das heißt, die Begriffe Tauschwert und Gebrauchswert sind grundsätzlich als zwei verschiedene Arten von Abstraktionen intendiert. Beim ersten wird vom konkreten Produzieren abstrahiert und beim zweiten vom konkreten Produkt selbst. Beides sind also Abstraktionen von Arbeit. Der Tauschwert, respektive der Wert, also wenn ich von Tauschwert rede, meine ich immer den Wert, der Tauschwert respektive Wert verkörpert das abstrakt Allgemeine der lebendigen Arbeit, der Gebrauchswert das abstrakt Allgemeine der toten Arbeit. Der Gebrauchswert ist aus der Kritik nicht herauszunehmen, sondern immanenter Bestandteil von Gesellschaftskritik und Wertkritik. Gebrauchswert ist also wie der Wert ein Begriff, der auf die Warenform gemünzt ist und ergibt nur in ihrem Zusammenhang einen Sinn. Also die befreite Gesellschaft meint nicht die Gesellschaft, wo sich der Gebrauchswert vom Tauschwert befreit hat, sondern wo überhaupt die Ware, was meint Gebrauchswert und Tauschwert, der Vergangenheit angehören. Bei Marx selbst ist das irgendwie etwas widersprüchlich. Meistens wird der Gebrauchswert relativ profan abgetan, so in den als so ein ganz selbstverständliches Ding, aber es gibt durchaus auch Passagen und Stellen, vor allem in seinen letzten ökonomischen Schriften, einer Rezension von Adolf Wagner, wo er schreibt, dass also der Gebrauchswert der Ware selbst einen historischen Charakter besitzt. Also das ist jetzt Zitat von Marx. Wenn also die Produktion konkrete allgemeine Tätigkeit darstellen würde, also eine, die nicht für den Markt produziert, dann hätte also weder der Begriff des Tauschwertes noch der Gebrauchswert einen Sinn. Diese Produktion würde sich dann gestalten in fetischfreier Form, so durchaus als die heute unvorstellbare Normalität. Mit der Überwindung des Werts fällt auch der Gebrauchswert. Der Sozialismus ist also nicht das Reich der Gebrauchswerte, wie man sich gemeinhin immer vorgestellt hat, sondern das Reich der vergesellschaftlichen Produktion, Distribution und Konsumtion, und das Mehl steht dann dort als, nicht als Mehl, steht als Mehl in Gebrauch und nicht mehr als Gebrauchswert. Ich würde vorschlagen, und ich denke, es ist nützlich, die alten Synonyme von Gebrauchswert und Gut zu scheiden und Gut nur noch gelten zu lassen, was wirklich konkret gut tut oder gut ist und verallgemeinerungsfähige Potenz aufweist. Gut könnte also verstanden werden von also eine spezifische Einheit von Qualität und Quantität in entsprechender Form, aber das müsste man hier doch ein bisschen genauer ausführen. Auf eines muss man natürlich schon hinweisen, und das verdeutlicht vor allem die ökologische Krise. Gefährlich gefährlich in der Ökologie, also wenn man die ökologischen Krisen anschaut, ist ja unmittelbar nicht der Tauschwert der Ware, sondern der Gebrauchswert. Also an den Atomkraftwerken, am Sondermüll, an genmanipulierten Lebensmitteln ist also recht eindeutig klar geworden, dass der Gebrauchswert selbst zu einer destruktiven Kraft geworden ist und dass eigentlich etwas, was halt so seine Unschuld unterstellt, schon empirisch nicht mehr zu halten ist. Also nicht nur analytisch, sondern wo es sich ganz handfest erweist. Also stofflich gefährlich an den Produkten ist der Gebrauchswert, nicht der Tauschwert, auch wenn also jener Tauschwert unfraglich in dieser Produktionsweise die Produkte dimensioniert. Schon die Arbeiterbewegung, denke ich mir, hat nicht die Verknüpfung dieser Kritik geschafft, die Kritik von Tauschwert und Gebrauchswert, und sie kam also nie über die Kritik des Mehrwerts hinaus. Ähnliches gilt auch für die Ökologiebewegung, die also nie essentiell von einer Kritik der Produkte zu einer der Produktionsverhältnisse vorangeschritten ist. Abschließend vielleicht also unzweifelhaft ist für mich auch, dass im Kapitalismus die Qualität vieler Produkte sich weit unter ihren technischen Möglichkeiten gestaltet, um vom Müllproblem hier gar nicht zu reden. Was meint, dass auch hier systematisch die Lebensdauer der Waren und in diesem Fall auch ihrer Gebrauchswerte systematisch untergraben wird. Von den Supertraktoren in Österreich der 50er Jahre über DDR-Glühbirnen bis zu Damenstrümpfen, alles wird heute, alles wird heute, es wird versucht heute alles unter, auf eine bestimmte Lebensdauer hin zu produzieren, um irgendwie die Absatzketten nicht zu durchbrechen. Guy Debord spricht diesbezüglich in seinem Werk Die Gesellschaft des Spektakels, Paragraph 47, von einem tendenziellen Fall der Gebrauchswerte. Er schreibt, der wirkliche Konsument wird zu einem Konsumenten von Illusionen und die Ware ist diese wirkliche Illusion und das Spektakel ihre allgemeine Äußerung. Es gilt also nicht nur die Wertform zu überwinden, sondern auch viele Gebrauchswerte loszuwerden. Also konkret Produkte zu entsorgen, Wegwerfprodukte, Butterberge, Nuklearwaffen, Atomkraftwerke, also was heute nicht alles verzichtet werden sollte, um an Reichtum zu gewinnen. Ganze Listen könnte man aufstellen. Wenn Franz Narada in den letzten Streifzügen schreibt, Zitat, ein beträchtlicher Teil des Reichtums existiert als Lagerhallen, Zäune, Schlösser, Alarmanlagen und alimentiert ein Heer von Bewachern. Dann könnte man das eigentlich sowohl was die sachliche Seite betrifft, als auch das Personal vervollständigen und auf und ergänzen. Ich denke mir, dass Befreiung bestehen muss in einem großen Freisetzungsprogramm von diversen Arbeiten ins Nichts und auch den ganzen Berufen, die daran hängen. Ich zähle jetzt nur mal auf, was mir so eingefallen ist. Verkäuferinnen, Versicherungs- und Bankangestellte, Buchhaltung und Verrechnungswesen, Mahnabteilungen, Finanz- und Steuerabteilungen, Kalkulationsbüros, Geldtransporteure, das alles wäre weg. Das alles muss auch weg. Wahrscheinlich sind 4/5 der heutigen Tätigkeiten auf das monetäre Rechnungswesen bezogen und somit ersatzlos zu streichen. Im Prinzip heißt Reichtum, das alles loszuwerden, nicht nur die Dinge, sondern auch die Charaktermasken, die sie bedienen. Und Emanzipation würde sich hier definieren als ein großes Arbeitsentsorgungsprogramm ungeheuren Ausmaßes. Wie ist nun Reichtum oder wie könnte man Reichtum positiv besetzen? Das ist jetzt der letzte Punkt, zu dem ich komme, und der ist relativ unfertig, denn da ist das Vordenken nicht sehr groß, die Literatur ist auch nicht sehr groß und ich selber bin auch noch nicht so nahe beim Thema, aber trotzdem ist es interessant, es anzudenken, und diesbezüglich hat also auch die Konferenz hier mit ihrem Reichtumstitel mich veranlasst, für mich das zu präzisieren. Einige Punkte, die mir wichtig sind. Worum es in einer befreiten Gesellschaft geht, das ist die Entkoppelung von Reichtum und Armut. Das heißt, deren schräge Dialektik gilt es zu entsorgen. Der einfachste Imperativ einer befreiten Gesellschaft ist wohl dieser: Niemand soll unter die Räder kommen. Was wegfallen soll, das ist die soziale Bedrohung. Die Angst vor der sozialen Degradation sollte der Vergangenheit angehören. Das, worunter eigentlich jedes Individuum in der Gesellschaft leidet, mehr oder weniger. Womit natürlich dann, wenn das verwirklicht wäre, natürlich auch der Imperativ fallen würde, denn der Imperativ macht immer nur einen Sinn in einer Gesellschaft, in der es nicht verwirklicht ist. Und dieser Imperativ wäre dann freilich weg und wäre zu einem einfachen Indikativ geworden. Etwas, das keiner besonderen Maßnahme bedürfte, weil es ganz einfach selbstverständlich ist. Der Reichtum besteht, jetzt zitiere ich noch einmal Marx, stofflich betrachtet in der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse. Nur, jetzt nicht mehr Marx, das Bedürfnis ist ja nicht etwas, das sich quasi automatisch ergibt. Das Bedürfnis ist eine gesellschaftliche Funktion und es ändern sich mit den Veränderungen in der Gesellschaft auch die Bedürfnisse. Mannigfaltigkeit heißt für mich Entfaltungsmöglichkeit und Genussmöglichkeit und diese verallgemeinert. Und das ist auch nicht nur materiell zu verstehen. Reichtum meint mehr als Güterfülle, ist aber auch ohne diese nicht denkbar. Wobei Güterfülle hier schon etwas anderes zu verstehen ist oder etwas anderes darstellt als volle Geschäfte, wo Waren feilgeboten werden. Güterfülle meint also hier bei mir die Zugänglichkeit zu den Produkten, nicht bloß deren Vorhandenheit. Denn es ist ja geradezu charakteristisch, dass aus der Vorhandenheit in dieser Gesellschaft nicht unbedingt auf deren Gebrauch, Konsum und Genuss geschlossen werden muss. Aber zweifellos, das Erstere ist ohne dem Letzteren zu haben, das Letztere ohne dem Ersteren nicht. Heute gilt auf jeden Fall, was zu haben ist, ist zu kaufen. In Zukunft soll gelten, was zu haben ist, ist zu haben. Was ja auch eigentlich relativ naheliegend ist. Jetzt komme ich zu einer relativ wilden Übertragung vom Copyleft-Prinzip in was die materielle Ebene betrifft. Und ich möchte das irgendwie in Frageform referieren. Warum soll die freie Entnahme nicht für mehr reelle Produkte ebenso gelten wie für virtuelle? Warum soll Mehl gekauft werden? Und Papier? Und Limonade? Und Mähdrescher? Warum? Wer kann einen konstruktiven Grund nennen? Es ist von alledem genug da und muss nur den Umweg über den Wert gehen, weil die Wertverwertungsmaschine bedient werden muss. Mehl muss also produziert werden und konsumiert werden, aber muss es zirkuliert werden? Ich denke, es muss nicht zirkuliert werden. Die Warenzirkulation ist durch eine ganz einfache Distribution von Gütern zu ersetzen. Und heute wird ja Mehl produziert nicht, um Kuchen und Brot zu backen, sondern um ein Geschäft zu machen. Ich denke mir, das Letztere ist eigentlich ein gesellschaftlicher Zusatz, den nicht die Sache bedingt, sondern nur das gesellschaftliche Verhältnis. Noch einmal, alle diese Lebensmittel müssen da sein, sie müssen produziert werden, sie müssen konsumiert werden, sie müssen kurzum wirken, aber müssen sie gehandelt werden? Während die ersteren Bestimmungen als Daseinsbestimmungen definiert werden können, ist letztere Bestimmung lediglich eine Formbestimmung, eine, die aber heute wichtiger ist als die erstgenannten, diesen völlig unter ihre Fittiche genommen hat und sich mehr als diese als ewig irgendwie ausgibt. Also ich denke mir, sobald man das auf dieser Ebene der Fragesätze aufmacht, wird auch diese ganze Destruktivität der heutigen Normalität klar. Nehmen wir wirklich nur so ein einfaches Beispiel wie dieses Mehlbeispiel. Von dem gibt es genug, wir wissen auch, wozu es irgendwie brauchbar ist. Die klassischen Einwände sind dann, ja, die Leute fangen dann zu horten an und stell dir vor, wenn jeder nehmen könnte, was er will, was ja natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Niemand wird irgendwie 500 Kilometer nach Hause transportieren, nur weil das Mehl jetzt irgendwie gratis ist. Keine Leute, die in der Landwirtschaft tätig sein werden, werden 17 Mähdrescher nach Hause transportieren, nur weil die Mähdrescher gratis sind. Diese verrückten Argumentationen können Leuten eigentlich nur einfallen, die in dieser normalen Verrücktheit denken gelernt haben, ja? Und die sich überhaupt nicht anders vorstellen können, dass Menschen auch anders sein können als diese, die heute existieren und die sie natürlich schon als Konkurrenzsubjekte kennen und als Konkurrenzsubjekte in dieser Argumentation auch richtig aufführen. Also das, was ich als rationelle Irrationalität oder irrationale Rationalität bezeichne. Also, das heißt, es wäre zu diskutieren, was es heißt, und ich gehe davon aus, dass eigentlich der Großteil der Lebensmittel in genügend großer Anzahl irgendwo vorhanden ist und dass die Verwertung eigentlich nichts anderes ist als ein Umweg, der hier gegangen werden muss, um der gesellschaftlichen Form zu entsprechen, was aber mit dem, was die Dinge leisten könnten, im Prinzip absolut nichts zu tun hat. Die zentrale Frage ist aber letztendlich, Lorenz hat es schon angesprochen, jene nach dem guten Leben. Dieses, ich habe es auch schon gesagt, ist jenseits einer materiellen Absicherung nicht machbar, aber es ist auch nicht mit dieser zu verwechseln. Also das heißt, Reichtum ist nicht mit materieller Absicherung zu verwechseln, sondern das eine ist nur eine Voraussetzung. Was das heißen könnte, das ist relativ banal, denke ich mir. Wir haben gut zu essen, wir haben gut zu trinken, wir haben gut zu lesen, wir können verreisen, wir sind von jeder Arbeit befreit und doch eifrig. Wir haben gute Beziehungen, stehen nicht unter Stress und tun uns die Anstrengungen, die uns anstrengen, selber an. Man könnte das auch weiterspinnen. Ich nehme vielleicht noch ein Beispiel her, weil das nach zwei Seiten irgendwie eine gewisse Provokation darstellt. Es gibt erstmals Autos für alle, aber viel weniger Autos und vor allem keinen Automobilismus mehr. Das heißt, der Individualverkehr läuft besser, weniger, aber auch zügiger, weil es viel weniger Individualverkehr gibt und trotzdem gibt es Zugriff von allen. Also das könnte man natürlich noch genauer diskutieren, das ist nur eines, wie es sich auflösen könnte. Die Bedingungen des guten Lebens sind aber in letzter Konsequenz natürlich individuell definierbar und herstellbar und ausfüllbar. Also es kann nicht so etwas geben wie im Kapitalismus, wo programmierte Individuen durch die Gegend laufen, die halt dem Geld nachrennen, sondern letztendlich, ich meine, sollen die Leute über ihre eigenen Vorlieben selber entscheiden können. Wichtig ist nur, dass niemand an den mangelnden sozialen Voraussetzungen scheitern muss. Was aber natürlich auch heißt, dass es relativ banal darum geht, nicht um Arbeitsplätze zu kämpfen, sondern für ein gutes Leben, für alle. Und das ist jetzt durchaus irgendwie so sogar auf der Slogan-Ebene zu verstehen, weil immer wieder gefragt wird, was man will und so. Ja? Also ich denke mir, dass die solche Forderungen eigentlich nur mal auf den ersten Blick irreal wirken. Ich meine, irreal ist heute eher der Kampf um die Arbeitsplätze. Reich sein bedeutet aber auch, differenzieren zu können. Auch und gerade die Sinne besser auszuprägen und einzusetzen, was Gehör, Blick, Geschmack, Gefühl betrifft. Genauer zu sein, feinsinniger, kenntnisreicher, reflektierter. Denn auch diese Sinne sind also nicht natürlich gegeben, sondern sozial geformt. Ihre biologische Beschaffenheit ist nicht ihre Bestimmung und ihre kapitalistische Bestimmung ist ebenfalls nicht ihre Bestimmung. Was als sinnliche Gewissheit heute so daherkommt, ist meistens nichts anderes als die programmierte Übereinstimmung mit der vorgefundenen Welt. Was heißt das nun auf einer ganz profanen Ebene? Wir müssen etwa lernen, gutes Bier von schlechtem zu unterscheiden, gutes Essen von gemeinem Fraß, ein Kunstwerk von einem schlechten Plagiat, ein niveauvolles Musikstück von einer obligaten Vertonung. Um etwa bestimmte Texte bewältigen zu können, also nicht nur meine, ist mehr notwendig als lesen zu können. Dieses Begreifen ist aber möglich und erlernbar. Und wer es nicht kann, dem entgeht gar einiges. Reichtum heißt aber auch, dass einem a priori wenig entgehen soll. Natürlich, man soll es auch jedem freistehen, sich etwas entgehen zu lassen. Es sollen nicht a priori die Möglichkeiten abgeschnitten werden. Und was diese sinnliche Ebene betrifft, denke ich mir, dass die Möglichkeiten, die wir hier im Kapitalismus haben, armselig sind. Das heißt, wir brauchen alles andere als eine Entsinnlichung, sondern vielmehr eine Ausdifferenzierung unserer Sinne, ja eine Emanzipation der Sinne, einen transvolutionären Schub sondergleichen. Marx schreibt in den Grundrissen, denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Reichtum meint also Produktivkräfte im ganz umfassenden Sinn. Es geht also nicht nur um die technologischen Möglichkeiten, sondern um die Möglichkeiten schlechthin und auch um die Verwirklichungsmöglichkeiten. Es gilt also eben nicht aufzugehen in der sinnlichen Gewissheit, sondern wahrzunehmen und ausdrücken zu können, was da abläuft. Reichtum meint also, die Sinne quer zu bürsten. Ich nehme jetzt ein Beispiel her. Bei einem Musikstück Akkorde und Rhythmen zuordnen zu können, mehr als den Dreiviertel von einem Viervierteltakt unterscheiden zu können, wissen etwa, was eine Kadenz ist oder keine. Ich habe es zum Beispiel immer als einen großen Mangel empfunden, keine Partituren lesen zu können. Oder zumindest, wenn ich eine Partitur mitlese, dann lese ich die ungefähr auf der Ebene, wie meine achtjährige Tochter ihre Schulbücher liest. Und das ist eigentlich traurig. Was nicht meint, dass jetzt alle Partituren lesen müssen. Das und viele. Das und vieles andere halte ich auf jeden Fall für Reichtum. Wichtig ist ganz einfach diese allgegenwärtige Zurückdrängung von... Ja, die Leute, die man... Die können die Fernsehprogramme lesen, das halte ich eher für Armut, nicht für Reichtum. Wichtig ist also eine allgegenwärtige Zurückdrängung von Ignoranz, Indifferenz und vor allem Affirmation oder, wie ihre Ideologen sie nennen, das positive Denken. Denn das positive Denken an und für sich, also man soll was Positives wollen, aber man soll nicht positiv denken. Denken soll man im Kapitalismus negativ. Und das positive Denken will einem nämlich auch noch die Chance nehmen, das eigene Leid zu beklagen und will uns vorschreiben, es umzudefinieren als Chance. Kritikfähigkeit meint also Reichtum und ist sicher eine Produktivkraft sondergleichen. Unsere geistige Potenz ist nur zu einem Bruchteil entwickelt und dieser Teil ist wiederum in vieler Hinsicht vom Geld beschaffen geprägt. Also wir sind geschult am Fetischdienst, also wir sind Ministranten des Geldes. Unser Leben ist also eigentlich geprägt davon, ihm zu entsprechen. Kapitalismus bedeutet eigentlich auch Verstümmelung menschlicher Möglichkeiten, weil es reduziert die menschliche Kommunikation zu 80% oder 90% oder vielleicht noch mehr auf Verkaufen, Kaufen, Rechtsgeschäfte eingehen, kalkulieren etc. Es wäre ganz einfach einmal interessant, auch eine Studie zu machen. Nehmen wir irgendeinen Mensch her, mich, und nach arbeitstechnischen Methoden die Zeiten aufzuschreiben, die ich für bestimmte Dinge verwende. Ja, und dann auch zu überprüfen, wie man, was da freiwillig geschieht und was da unfreiwillig irgendwie abgeht. Ja, also ich gehe davon aus, dass der Fetisch, der Götzendiener Franz Schandl sicher auch einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Lebens damit verwendet, dem Geld nachzulaufen. Und natürlich als freier Publizist ist ja das noch viel schlimmer als in den sogenannten geordneten Verhältnissen, weil da muss man natürlich auch immer den Honoraren nachlaufen. Hier nicht, denn hier bekomme ich eh keines. Also das heißt, unsere Sinne sind eigentlich missbraucht dazu, dem Götzendienst an Ware und Geld zu entsprechen und Reichtum bedeutet also, hier vielem auf die Spur zu kommen, was wir, die Geldspurer, nenne ich es jetzt mal, heute gar nicht spüren können und dürfen, sondern was immer nur, ich habe das jetzt vorher mit der Partitur angeschnitten oder auch könnte auch andere Dinge nennen, was immer nur wenigen vorbehalten bleibt, die sich also selektiv darum kümmern. Ja? Aber wenn man zum Beispiel die Zeit, die ich für Geld verwende, anderweitig verwenden könnte, will ich mir gar nicht vorstellen, dass mir noch alles einfallen würde. Frei nach Brecht: Reichtum ist eine einfache Sache, die einfach zu machen wäre, wäre heute nicht alles so kompliziert. Die größte Barriere sehe ich zurzeit eigentlich in der Trägheit der bürgerlichen Köpfe, also aller Köpfe, unserer Köpfe auch, was darin liegt, dass man sich partout sträubt, sich eine Welt vorzustellen ohne Geld und Markt, ohne Arbeit und Wert, obwohl das nicht verboten ist. Es ist ganz einfach unvorstellbar. Eine Zumutung sondergleichen. Ich denke, wir sollten sie uns trotzdem zumuten, denn alles andere ist schön langsam nicht mehr unzumutbar und diesbezüglich folge ich ja durchaus den schwarzen Ausführungen meines Vorredners. Was natürlich auch heißt, dass das Herstellen, das Weiterreichen und das Bekommen von Gütern, materiellen wie ideellen, sich in formloser Form bewerkstelligen sollte. Also das heißt ohne Markt und ohne Tausch, ohne Äquivalent. Das heißt, das Hin und Her hat keine Zweckbestimmungen von Wert und Tausch. Ein letztes Mal Brecht: Wir machen keine Waren, wir machen Geschenke. Und das Geben und Nehmen ist von jeder fetischistischen Halluzination von Äquivalenten und von Arbeitsquanta zu befreien. Und da mache ich jetzt irgendwie so einen kurzen Schluss, obwohl das noch nicht ausgeführt ist, und verweise auf unser unser WAC-Treffen im letzten September, wo wir über Geben und Nehmen auch gesprochen haben und wo dann irgendwann der Begriff des Schöpfens aufgetaucht ist. Ich denke, du erinnerst dich vielleicht noch, ja. Irgendwie ist er dort gefallen. Ich denke mir, dass das ein sehr kluger Begriff ist, an dem man weiterarbeiten sollte. Es geht wirklich vielmehr um ein gemeinsames Schöpfen. Und der Begriff des Schöpfens ist auch deswegen sehr interessant, weil er sowohl den Begriff des Gebens als auch des Nehmens in sich trägt. Also das heißt, dass er beides beinhaltet. Also ein Begriff, der sowohl Nehmen, Kreieren, Geben in sich aufnehmen kann. Und das hieß ja also dann, dass der Typus Mensch ganz einfach gewechselt werden müsste, nämlich dahingehend, dass der Grundtypus des Selbstschöpfers den Grundtypus der Götzendiener endgültig ablöst. Das war's. Ja, also es ist natürlich eine Gefahr, dass das ein Expertendiskussion wird von den Leuten, die sich damit beschäftigt haben, die hier sitzen. Könnte man machen, aber ich weiß nicht, dass das für die langweilig ist, die das jetzt also nicht so weit auf die Wertkritik und so weiter bringen wollen. Also deswegen werden wir über zwei verschiedene Abschnitte zu machen. Also einmal vielleicht am Schluss anzukommen, also die konkreten oder direkten visionären Sachen. Und dann vielleicht noch stärker auf diese Wertebene zu kommen. Das ist vielleicht okay. Also weil es wirklich zwei verschiedene Themen sind, muss ich sagen. Vielleicht können wir einfach mal gucken, was hier kommt. Ja. Also lag da eine offensichtliche Leerstelle eigentlich. Also es gibt einmal diese schwarze Seite und diese weiße Seite. Und also es gibt halt keine Überleitung. Also nicht mal ansatzweise irgendwie. Also du sagst, man muss die Menschen austauschen, aber das brauche ich das wirklich nicht, das geht ja nicht. Also wir müssen halt mit denen irgendwie zurechtkommen, die es gibt. Und deswegen lässt mich das völlig, also ich kann beidem irgendwie zustimmen, ja? Also ich würde das Schwarze vielleicht nicht mehr ganz so schwarz sehen und das Weiße nicht ganz so weiß, aber trotzdem ist es irgendwie, also gibt es keine Vermittlungsebene dazwischen. Und deswegen auch keine Perspektive irgendwie. Ich muss ja irgendwas im Hier und Jetzt finden, woran ich anknüpfen kann. Also ich würde sagen mal die. Es gibt das wahrscheinlich an, also Stichwort Mensch austauschen, also eine ganz naive, banale Nachfrage, also die Geschichte mit den Wählen hat mich fasziniert, also so, man liebt es einfach, also da frage ich mich halt auch bei dem Typ Mensch, den wir haben, warum produzieren dann bestimmte Leute so viel Mehl, dass alle dafür nehmen können, oder produziert dann jeder so viel, wie er einfach braucht, oder wie läuft das genau ab? Also das heißt, wo liegt die Motivation? Weil wir brauchen ja trotzdem einfach ganz schön viel Mehl, und ein Bauer wird es bestätigen, ist es auch nicht ganz so trivial, das auf die Reihe zu kriegen, dass am Ende des Jahres dann auch ein paar Zentimeter in der Steuer stehen. Also das ist eine Frage, die sich mir da einfach so, vielleicht habe ich auch das ist nicht so durchdrungen, um das zu verstehen, aber es ist dann, das ist so, dass ich gerne ein bisschen die Bitte des Vorstellens. Das ist ein längerer Punkt, den ich, glaube ich, auf einen Begriff reduzieren kann, der natürlich aus der Ökonomiedebatte kommt. Das ist der Selbstgefallen. Das ist nämlich das, was ich bei euch so überhaupt nicht sehen kann. Selbstgefallen? Selbst was? Selbstentfaltung? Ich versuche es. Ich habe mir bei euch gerade hinterher kann ich so sehen, wie viele Punkte sind, wo ich es festmachen kann. Der erste Punkt war bei dir, Lorenz, wo du die kapitalistische Reichsakkumulation eben als Kanonenproduktion und so, das dadurch induziert worden ist, dem will ich sehr zustimmen. Aber ich denke, so wie du es darstellst, da siehst du einfach den Punkt, dass diese neue technologische Entwicklung natürlich auch ein Selbstentfaltungspotenzial hat. Ja, also das ist was, was man heute natürlich noch sehr viel mehr sieht im Internet und sowas. Ja, aber wenn ich mir das richtige Duktus anhöre, mit dem du das vorträgst, dann heißt das letztlich, das ist alles Kacke und wir müssen zurück in die Agrargesellschaft. Natürlich was, was ich überhaupt nicht zustimmen würde. Ich denke, hier ist einfach dieses Selbstentfaltungspotenzial, was zu einer Entwicklung bringt, sollte, müsste eigentlich weiter beachtet werden. Dann auch nochmal bei dir, Lorenz. Du hast dich so ein bisschen darüber beklagt, dass bei der freien Software das Einsatzziel, also wofür wird freie Software entwickelt, dass das ja auch irgendwie nicht, ja, da war ich nicht schon von oben vorgegeben wird oder so. Ja, ob ihr jetzt nicht gerade deinen Vorstellungen entspricht, auch da würde ich sagen, ja, mein Gott, das ist halt, die Leute machen das Selbstentfaltung, die setzen es natürlich auf ihre eigenen Ziele. Und ich kann mir offen gestanden kein System vorstellen, wo die Ziele aus anderem kommen, was weniger entfremdet ist, als das Geldsystem, das wir haben. Ja, also, das weniger entfremdet ist, als das Geldsystem, das heute die Ziele setzt. Also ich denke, da ist Selbstentfaltung auch nochmal ein ganz essentieller Punkt. Dann hatte der Franz gefragt, was denn eigentlich der Grund für die Warenproduktion, ich hätte mich auch schon Grund für die Warenproduktion, achso, warum denn eigentlich Waren produziert werden? Ja, auch da muss ich sagen, das ist ganz simpel, weil die Produktionsverhältnisse, die sie heute haben, Selbstentfaltung nicht möglich ist und die Leute per strukturellen Zwang dazu zwingen muss, in diesen Produktionsverhältnissen überhaupt irgendwas zu tun. Ja, das ist genau der Punkt an freier Software, da sind die Produktionsverhältnisse offensichtlich so, dass die Leute es freiwillig tun und sie niemand dazu irgendwie strukturell zwingen muss per Geld. Und deswegen hast du eben heute Waren, die mit kapitalistischen Produktionsmitteln hergestellt werden, die für genau diesen Zweck gemacht worden sind. Und wenn wir über eine neue Gesellschaft, virtuelle Gesellschaft nachdenken, dann müssen sich natürlich ganz wichtig was ändern. Klar, also die Produktionsmittel müssen natürlich dazu, mit denen müssen selbst Entfaltung möglich sein. Es geht halt nur über weite Strecken. Und auch bei dir nochmal, da kamen wir alle etwas ins Lachen, es müssen nicht alle Paritur lesen können. Also auch da, wie gesagt, Sie müssen davon warnen. Also das sind jetzt, das sind die Fähigkeiten, die der entwickelte Mensch haben muss. Also, Nicht mit einer anderen Kultur. Ja, die ganz direkte Warengesellschaft, die determiniert ist, also die Internet, der Schießermittel, die Beratung, die von da gibt es schon Anhaltspunkte, die die ganze Zeit auf Rückweise überhaupt erst seit der Warengesellschaft das ist dann wahrscheinlich, dass auch die Musik selber, also macht, zu sehen, wie sehr die Bildung zu verhandeln ist, aber. Ja, aber man soll nicht zu viele Fragen sammeln, weil sonst wird es irgendwie zu. Ja. Ja. Dann lass uns jetzt lieber die Fragen aufstellen, ihr könnt mal nachdenken. Ja. Ich muss auch kurz antworten. Ich würde schon vielleicht hier nicht so einfach. Also, das sind ja auch nicht so gemeinsame Fragen, sondern es sind ja auch Beiträge und sind ja jetzt durchaus auch selber in Krieg gegangen. Ja, also ich habe eine Frage zur Vernichtung. Und zwar, mehrere Teile vernichtet, damit der Preis gehalten wird. Ja. Und ist nicht ganz klar, und einmal kann ich mir vorstellen, dass es der Staat, und dass der Staat der Kunde ist, wenn ich das halt höhere Einnahmen hat, das Steuern von Straßengarten werden, und zum anderen die Produzenten, die diesen Überfluss überhaupt herstellen. Und wenn ich jetzt hergehen würde und die Container aufmachen und wenn die Leute das dann sich einfach nehmen, dann würden eben ja beide aus Dach steigen. Müssen die Produzenten und der Staat. Ja, aber das Interesse daran haben. Mh. Also, die Frage habe ich schon. Wo sagen wir das jetzt so? Nach der Pause. Nach der Pause. Die Frage ist, wie du dir das vorstellst, dass, wie du dir einen fließenden Übergang vorstellst, oder ob es so aussieht, was freie Software ist ja kompatibel mit dem Kapitalismus, aber gleichzeitig widersprechend. Ja. Also den Übergang, ich sage einen Satz jetzt dazu und das andere vielleicht nachher, aber den Übergang stelle ich mir so vor, dass wir beginnen, über Produkte nachzudenken, die genug da sind, und dass wir gezielt die Frage stellen, warum die gekauft und verkauft werden müssen. Das denke ich mir, das ist die Aufgabe, die einmal im Ideellen stattfinden muss. Also diese Frage muss gesellschaftsfähig werden. Das ist einmal der erste Punkt. Ja. Habt ihr noch mal eine Antwort, ich fange vielleicht gleich mit dem Mail an, also nicht mit dem Mail, was die Leute am Computer kennen, sondern mit dem anderen Mail. Nein, es ist auch ganz absichtlich irgendwie von mir das Mail-Beispiel genommen worden, also dass zwischen dem Mail und dem Mail nicht so die Differenz so groß ist, wie sie erscheint. Ja. Ich denke mir mit dem Mail, weil das ist ganz konkret gekommen, wird das relativ einfach sein. Man kann feststellen in gewissen Gebieten und auch darüber hinaus, was fängt an, wie viel soll produziert werden, das wird produziert. Es gibt Entnahmestellen, also nicht nur vom Mail, sondern überhaupt von gesellschaftlichen Produkten, und dort wird das ganz einfach genommen. Die Leute werden das hinbringen. Also ich meine, ist das nicht eher etwas absurd, die Frage zu stellen, dass das nur jemand macht, wenn er Geld dafür erhält? Das ist ja nicht der Punkt. Ja. Meine, man muss es gesellschaftlich. Nach 20 Jahren gibt es in der Idee, die dann die Kinderstände von dieser Art von Wohnspezier ernsthafte Bestimmungen, das genauer zu fassen. Ja. Das ist so die Vorstellung, Hamburg, Ebermann, ich schreibe ein Programm für die Planwirtschaft in 15 Minuten. Das kann man doch heute nicht mehr ernsthaft behaupten. Ja, behaupte ich das? Schau, es gibt verschiedene linke Positionen. Es gibt zum Beispiel die KW 48, die sagt, es gibt einen gegebenen Stand der Produktivkraft. Das heißt, es ist genug da. Ja, und wir setzen jetzt an dem, was da ist, an, ja, und wir verteilen es anders. Das ist für mich, also abzusehen von der Art und Weise, wie was produziert wird, sozusagen das Kommunismusproblem als ein Verteilungsproblem unterzubringen, wenn du so willst. Das habe ich aber nicht gemacht, Franz. Nein, also, ich fasse das so jetzt gar nicht, weil du eigentlich verstehst, also du stellst zu Recht fest, es ist mit der Qualität der Güter, ist etwas im Argen. Die Quantität dessen, was da ist, ist eine hochskalierte, extrem schädliche Produktion. Also wenn du sozusagen positivistisch aufnimmst, es ist genug Mehl da, ja, und dahinter steht eine industrialisierte Landwirtschaft mit Monokulturen und Mähdreschern und Agrarfabriken. Dann ist diese Aussage, es ist genug da, wir brauchen ja eigentlich nur die Produktion bewusst in die Hand nehmen, sie reicht nicht mehr. Aber Franzis, habe ich alles überhaupt nicht gesagt. Von der Produktion war es auch mal interessant, vielleicht um jetzt mal das Gefühl abzugewöhnen, dass das immer nur mit Geldchen legen geht, weil das gar keine andere Verteilung ist. Also das ist, ja, das klingt vielleicht so banal, aber ist es nicht. Also von daher ist es. Es weiß jeder Mensch aus seinem praktischen Gefühl, dass das Geld der Motor der Produktion ist. Meine Frage hat schon gerade auf ihn abgezielt, also auf ihn wohl ganz jetzt so das Thema drauf. Also das war mir, oder ist mir nicht klar. Also ich habe eben auch das gesehen, das wird so gesagt, aber für mich war da wieder eine gärende Lehre, und das ist mich auch immer noch da, und das war schon die Richtung, die man. Also die Produktion jetzt. wenn ich sage, es ist genug da, dann meine ich irgendwie nicht genau das, was jetzt irgendwie produziert wird unter den Bedingungen, sondern dass es heute gesellschaftlich möglich ist, genug qualitativ hochstehendes Mehl für uns herzustellen. Das war die Aussage, die positive. Ja, das heißt, irgendwie. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum ist es gesellschaftlich möglich? Und dahin stelle ich fest, naja, also aufgrund von denen, die ja jetzt hier auch kritisiert werden. Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, etwas, was ganz anders, wir können nur auf dem aufbauen, was vorhanden ist. Und das, weil sonst, ich meine, das beißt sich das in den Schwanz, aber damit sage ich ja nicht, ich meine, dass wir genau das nehmen und nur das anders umverteilen. Also das wäre wirklich kein Fortschritt zum Alten. Aber was hier immer wieder herumspuckt, ist, denke ich mir doch, das bürgerliche Individuum, das sofort alles irgendwie nur denken kann, der Antrieb von dem, was ich mache, ist das Geld. Nein, also ich finde das wirklich nicht. Also ich denke, hier sind schon eine Menge Leute drin, die gerade auch mehr Veranstaltungen, die das schon gut mehr vorstellen. Aber wo sind dann die Ängste? Das Problem ist immer noch, dass es da ein ganz praktisches Problem gibt. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Produktionsverhältnisse, so wie sie sind, eben nicht dazu geeignet sind, den Leuten Lust zu machen, das einfach so zu tun. Ja, du brauchst ein Produkt oder ein Zwangsmittel, was quasi als Falsch dahinter steht, sonst klappt das nicht. Ja. Und deswegen, du hast natürlich recht, wir haben die Profiten daraus gelten, haben wir natürlich. Und wenn wir jetzt dann wirklich überall in den Firmen noch die Falschen hätten, ja, mit denen die Leute ausgepeitscht werden, dann würde ja auch auffallen, hoppala, da muss irgendwas passieren. Also ich denke wirklich, da genau hinzugucken, die Produktionsverhältnisse sind, das ist wirklich entscheidend wichtig. Ja. Und das ist genau natürlich auch der Punkt, wo freie Software eigentlich einfindet. Aber die negative Peitsche gibt es doch. Die negative Peitsche sind doch irgendwie die Verhältnisse, wie sie sich jetzt gestalten und immer destruktiver. Das denke ich mir, das ist doch irgendwie der Punkt, ich meine, wo es auch nötig ist, irgendwie ganz konkret zu verweisen, das ist so und so, also von mir aus irgendwie diese schwarze Sicht, die der Lorenz da aufgemacht hat, und dort müssen wir weg. Wie kann irgendwie ein positives Gegenbild ausschauen und wie vermittle ich dann diese beiden Sachen miteinander? Das ist irgendwie die zentrale Frage. Ja, also was mir sehr gut gefallen hat, war eigentlich deine Frage, wie Mehl ist eigentlich leichter verfügbar als die existenzsicheren Arbeitsplätze. Auch in richtig. Wichtig. Ich für mich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, ich wohne ja in Wiesla und ich habe keine, also ich kaufe mir keine Mehl, also ich gehe jedes Semmer immer ein und runter. Ich kann mir das zweimal kasten, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich mir das immer rausnehme und mit raufnehme in die Wohnung und ob ich vielleicht ein Geld nehme oder nicht. Und ich mache auch oft Arbeit, wo ich dann eben den gescheiten Rechnung muss ich jetzt auch noch schreiben und kostet man nicht an, also irgendwie so. Außerdem müsst ihr. Also für mich persönlich die Einfachheit, für mich persönlich ist es sehr einfach vorstellbar. Ohne jetzt. Ne? Ich denke, gar nicht unter Gesellschaft versuchen zu stellen, also ich muss ja gar nicht sehen. Ja, außerdem muss man, weil auch die Kapazitäten und so, ich denke, es werden dann viel mehr Leute viel andere Sachen tun und es ist halt dann niemand sein ganzes Leben lang, weiß der Teufel was, der Mehltransporteur von der Mühle zu irgendeiner anderen Lagerhalle oder so, ja? Weil es in den Fragmenten, die ich da angeboten habe, fallen ja überhaupt, schätze ich mal, 80-90% der heutigen Tätigkeiten, die monetäre Tätigkeiten, sind weg. Wer braucht die? Natürlich wird ein Rechnungswesen notwendig sein, aber dieses Rechnungswesen wird ein stoffliches sein. Das wird also dann nicht wie die Rechnung von Rewe oder Billa irgendwie links das Produkt aufzeigen und rechts dann irgendwie die abstrakte Summe, sondern es wird kalkuliert werden in stofflichen Gütern. Ist das so schwer vorstellbar? Heute wird doch viel komplizierter kalkuliert. Das ist der Stefan, da erst mit seinem 20 und dann bist du dran. Achso, du warst schon länger? Ja. Da kommst du dran. Jetzt komme ich dran. Ja, jetzt bin ich dran. anfangen möchte ich vielleicht so, dass ich von Marx sehr viel wollte. Und dass ich aber trotzdem denke, dass der bis zu einem gewissen Grad auch ein Kind seiner Zeit war, wo es die Industriebegeisterung betrifft. Weil das war damals so irgendwie der Ausweg aus der bisherigen Situation heraus, und da hat so eine riesen Industriebegeisterung gegeben. In meiner Zeit, da hat es noch irgendwie diese Atombegeisterung gegeben. Da hat man gemerkt, es fängt irgendwie zu knistern an, es geht immer so gut. Und da hat es in Brüssel diese Weltausstellung gegeben, die haben sogar das Atommodell aufgestellt. Und da hat auf jeder Jugendzeitung war das Atom drauf. Und mit dem Atom werden wir dann jetzt wirklich alle gemütlichen Probleme lösen. Ne? Und so ähnlich stelle ich mir vor, war es wahrscheinlich um 1850 herum die Industrie, diese Riesenmaschinen, die das jetzt alles lösen werden. Ich denke mal, dass das, diese Analyse, diese Wertkritik und diese kapitalistische Produktionsorganisationsweise, sagt der Marx manchmal auch selber, ihre eigentliche Basis findet sich erst in der Industrie. Und für die wird sie erst folgen, und dann gestaltet sie diese gesamten Produktionsprozesse. Wenn man sie aber konkret anschaut, es ist dann eben genau in Richtung Industrialisierung der Landwirtschaft, Industrialisierung der Hausarbeit gedacht worden. Damals in dieser Sozialdemokratie, die wollten das alles riesenindustriell aufziehen. Ich denke aber, dass das schon damals, also das war jetzt so eine Begeisterung, wir sind auch heute noch nicht dort, dass alle Tätigkeits- und Notwendigkeiten, was gebraucht werden muss, dass das industriell organisiert werden kann. Und wo dort, wo es ein bisschen in die industrielle Richtung geht, wird es dann halt eher arg. Ne? Das sind dann diese riesen Landwirtschaften oder so, die halt damit dann irrsinnigen als Monokulturen, die dann irrsinnigen Pestizideinsatz fahren müssen, dann müssen sie das wieder behandeln, dass man das einigermaßen essen kann und so weiter und so weiter. Also ich denke mal, da gibt es gewisse sachliche Hinderungsgründe. Also jetzt, da sprich ich halt konkret als große Bereich in den Landwirtschaftsbereich an, der lässt sich so nicht industrialisieren, und so wie er industrialisiert wird oder teilweise wirklich industrialisiert wurde, ist das ein Vorschriften. Das heißt, da gibt es irrsinnig viel Arbeit, die dann zu leisten ist, und Kenntnisse, wie man sich die Pflanzen umgeht, was nicht und was. Und dann gibt es diesen Hausarbeitsbereich. Da ist das, was so an Industrialisierung versucht wird, nicht das Maximum ist, das Sushi-Restaurant, wo die Tellerchen vorbeifahren. Aber diese riesen Fabriksküchen, wo es an Gras gibt, das kann es ja wohl nicht sein. Also wird sich das wahrscheinlich auch nicht industrialisieren lassen. Und jetzt kommt so als dritter Bereich oder neuer Bereich, kommt es dazu, leise oder abwärmen? Ja, nur so kurz verlangen, das wäre vorne auch noch sagen. Achso, ja. Und dann gibt es diesen dritten Bereich, der halt drüber ausgefällt aus einem anderen Grund, was halt Ökonomie oder diese freie Software oder diese CDs betrifft oder so, die man sich halt alle aus dem Netz runterhaut und wo man jetzt nicht an diesen richtigen Apparat ist, in den industriellen Kapitalismus hineinholen muss. Und jetzt, was die Zukunft betrifft oder so, es ist ein großes Regelungsproblem. Nicht? Da gibt es diesen Versuch, und das ist auch dieser Geldversuch, diese ganzen komplizierten Beziehungen, Bedürfnisse und geht alles eigene Produktion über Geld zu lösen. Dann gibt es den Alternativ-Dings, was auch gescheitert ist, und man setzt irgendein Büro zusammen, das macht dann general einen 5-Jahres-Plan. War nicht sonderlich erfolgreich. Ja. Und jetzt, wir sind in der Situation, dass wir eine neue Form, das wirklich zu organisieren, erfinden müssen. Und da kommen wir halt, wollen wir dann halt oft in so alte Vorstellungen zurück, da reden wir halt von Stämme oder so. Und das ist mir eh klar, das kann es nicht sein, weil diese ganzen Bedingungen sind vorbei. Und ich denke trotzdem, dass man von Stämme viel mehr lernen kann, als gemein die gekauften Stämme. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass ihr beide jetzt mal was sagen könnt. Ja, willst du das? Das waren so drei Dinge, mit, wo sind die Anknüpfungspunkte, ne, aus diesen ganzen dunklen, schwarzen, zarten Düsteren heraus. Der Stefan, dass die kapitalistische Entwicklung ja auch selbst Entfaltungspotenzial für die Menschen, insbesondere jetzt Lebensmöglichkeiten bieten haben müssen, ansonsten Lebensformen, ja, um das Ganze unterzubringen. Und schließlich, wie das mit der freien Software ist, wie wir ein Beispiel genannt haben. Worauf ich raus wollte, was möglicherweise in der finsteren Nacht da untergegangen ist, die aber das durchaus als silbrig schien, ne, oder zumindest braun. Worum es gehen muss, ist, sich nicht bescheiden, die ganze Zeit zu bescheiden mit dem, was im Kapitalismus als diese ungemein enge Reichweite des Gedankens, nämlich das, was ich gerade tue, und für mehr bin ich überhaupt nicht zuständig, das ist, wie es bei Fontane so schön heißt, ein weites Feld. Das heißt, darüber reden wir nicht. Das ist viel zu kompliziert und geht uns nichts an. Also uns auf die Beschränkungen der Wertform, wo jede Vermittlung eigentlich nur über Kauf und Verkauf und nichts Inhaltliches ist, einzulassen, sondern woraus wir ankämen, wäre materiell, stofflich bezogen auf den Menschen, was ihm gut tut, was natürlich nicht etwas Festgegebenes ist, sondern durchaus ein Prozess ist, der auszuhandeln ist, der praktisch zu erproben ist und natürlich intellektuell auch zu kommunizieren ist, dass das die wesentliche Frage wäre. Ich habe also den Kapitalismus von seiner stofflichen Seite her aufzudröseln, was ist davon für mich verwendbar oder für uns, wie uns, oder das, was so schön heißt, je ich, das wird dann vorgeschlagen, ne? Was da verwendbar ist, was uns gut tut und was nicht. Also eine andere Herangehensweise, eine andere Ebene. Und das, was ich da jetzt als Teil aus des kritischen Schwenken freier Software, das war bezogen auf den ersten Ökonutzkongress, bei dem ich dort war. Da gab es einen Vortrag über Oskar, Open Source. Es herrschte eine ziemlich euphorische Stimmung, wie toll also da die freie Software das Auto wirklich durchplanen kann, und das wird der Vortrag, der auch ja, der Grund ist, Spaß am Autofahren. Und hier war nichts so. Aber eigentlich ist es genauso ein Beispiel. Spaß am Autofahren ist durchaus etwas, wo man sich jetzt überlegen kann, ja, was heißt denn das? Was heißt denn das für uns? Ganz praktisch, wenn man nur das Fenster dort aufmacht. Ja? Was bedeutet das? Und das aber ist ausgeklammert gewesen. Ich meine. Das würde jetzt erst, wo ich noch stinken denke, aber das ändert noch gar nichts in der ganzen Lebensweise und weißt eh, nicht? Wo du jeder Mensch seine fahrbaren Untersatz und Freiheit und was da alles dran hängt. Gerade das Auto ist etwas, wo doch ein gewisses kritisches Bewusstsein auch vorherrscht. Was man aber gern damit nicht zusammenbringt. Freie Software, von der ich sozusagen das Ziel ist nicht vorgegeben, man findet es sich selbst, ja, heißt ja noch lange nicht, dass jedes Ziel auch kritisierbar sein muss. Und ist und an dem, wie weit das kritisiert wird, ja, wie weit hier die stofflichen Bezüge diskutiert werden. Das Gute entsprechend, das gute Leben und was uns gut tut, um diese Formulierungen zu verwenden, das ist, glaube ich, der Weg heraus. Also, Herr Bock, das gehört. Aber das ist jetzt eine analoge Geschichte. ungefähr 14 Tage oder Monate nach der Ökonomie-Konferenz, die Sache hat mich ganz interessiert, wie die weitergeht. Ich habe öfters mal mit manchen Schmerz telefoniert. Einmal rufe ich ihn an und er sagt, hey Franz, ich habe so einen tollen Dialog gerade geführt. Ich habe jetzt gerade eine Frau am Telefon gehabt, die hat gesagt, Entschuldigung, Sie machen ein Auto im Internet? Sage ich, ja, ja, das wollen wir planen. Sagen Sie, nehmen Sie auch den Standpunkt von Fußgängern wahr? Sagt er, wie bitte? Na schauen Sie, ich hätte gern was zu Ihrem Autodesign gesagt. Wissen Sie, normalerweise sind bei Autos die Bremslichter hinten. Mit dem Effekt natürlich, dass die Autofahrer, die hinter dem Auto fahren, wissen, wann ein Auto vor ihnen abbremst. Aber es hat aber noch kein Designer darüber nachgedacht, dass die Fußgänger auf ihren Auto zukommen, auch gerne wissen würden, ob das Auto abbremst. Können Sie bitte beim Open Source gar nicht dafür sorgen, dass auch vorne Bremslichter sind an den Autos? Der Markus war euphorisch. Ja? Was ich dir sagen möchte, ist Folgendes. Das Open-Source-Kamp-Projekt ist gestorben, aber dieses eine kleine Beispiel gibt vielleicht eine Ahnung von der Dynamik freier Entwicklungen. Ja? Das heißt, Produkte werden im Grunde in einem offenen Diskurs entwickelt. Und das ist eine gewisse Garantie, die weiß ich, das jetzt den Begriff in den Schreibzügen im Moment total, aber eine gewisse Garantie, dass es in Richtung eines nachhaltigen, sozusagen, also eines systemischen, eines nicht ein menschliches Bedürfnis gegen ein anderes ausspielendes Design geht. Okay, das war nur ein Schichter. Nein, ich finde das Schichter, ich würde das noch gerne abschließen. Wir finden auch gerade, das war ja ein Trocken oder so. Also wenn ich sofort bin, wollte ich doch. Das geht jetzt auch an sein. Ad hoc verstehe ich nicht diskriminierend. Es würde ja voraussetzen, dass die anderen nicht zur Sache reden. Nicht? Von der sagen, zur Sache reden. Aber was anderes ausspielen. Aber gut, ich würde das ja als das Kriterium sehen. Das Kriterium ist ja nicht, ob mir es frei einfallen darf, sondern ich muss ja auch schauen, was mir einfällt. Und die Frage ist, nicht bloß die kritische Potenz, sondern den Weg heraus gibt es ja auch nur, wenn diese kritische Potenz auch aktualisiert wird. Und auch das kennt es mir an. Dabei. Und das brauchte ich, wie gesagt, als Silberstreifen eigentlich da auf das hinausgelassen. Und dass das Wesentliche wäre. Und meine Einwände gegen alle diese, das Utopische zeichnet sich dadurch aus, dass es genau das überspringt. Die sachliche, die stoffliche Kritik an dem, was wir vorfinden, ja, das anzunehmen und von hier aus die Form zu kritisieren und das, was die Form am Stoff verbricht, zu denunzieren. Und von hierher die Kritik überhaupt das zu entwickeln, dieses gute Leben und das ist gut. Also nicht feststehen, wenn man es nicht mehr wissen. Das heißt, das war nicht. Das ist gerade vor einer Vorstellung. Ich bin ja nicht mehr auf der Kindesnachfolgeliste List 48, aber ich habe ja den Karl, der vorwollte mir dann interessante Sachen, insbesondere wenn ich erwähnt werde. Und auf der Liste wurde ich gezeigt als der Romantiker der freien Software. Und zwar, der müht sich dann immer noch irgendwas drin zu sehen. Passt bloß auf, dass du nicht auch so bezeichnet wirst. Weil dein Gräulich, es geht schon verdammt in die Richtung. Also als was wir alles bezeichnet werden, da gibt irgendwie der Romantiker der Software. Nee, das mal weg. Ich glaube, sowas kann man nur wagen, wenn man eine Verwechslung macht. Nämlich eine Verwechslung eines Hinweises auf einen Prozess mit der Sache selber sozusagen. Wenn ich auf die freie Software gucke und sie analysiere und meine Begriffsarbeit daran abarbeite, und jemand sagt, das ist ein romantischer Blick drauf, dann ist das irgendwie, dann kann ich damit gar nichts anfangen, weil ich versuche erstmal zu verstehen, was passiert und die Dynamik weiterzudenken und zu denken. es ist doch überhaupt ja keine Heilserklärung oder sowas darin. Mir geht es auch gar nicht so sehr um die freie Software selber, sondern es geht genau um die Frage, die uns hier so große Schwierigkeiten macht. Nämlich, wie kriegen wir das, den Übergang von Schwarz zu Weiß hin? Und den Übergang von Schwarz zu Weiß kriegt man nur hin und kriegt man auch nur gedacht hin, wenn man nach diesen anfänglichen Punkten, ich nenne sie halt Teilformen, in der jetzigen Gesellschaft sucht. Und die sind, nach meinem Verständnis, müssen die durch etwas fundiert sein. Es muss einen sozusagen Grund geben, ein generisches anderes, was prinzipiell anders funktioniert als alle der anderen Müll, die in dieser Gesellschaft ja dieses Gesamt ausmachen. Deswegen halte ich es für falsch, wenn man ein Beispiel nimmt, ob der Franz von das Mehl nimmt oder das Oscar-Beispiel oder irgendwelche anderen Beispiele, dann ist dieses Beispiel zu nehmen und als daseinendes Beispiel sofort zu widerlegen, was daran alles Schrott ist. Weil es macht ja die Totalität der Gesellschaft aus, dass es nichts gibt, was nicht Schrott ist. Und das trifft auch die freie Software zu. Natürlich gibt es da auch Momente, die sind einfach Schrott. Nur bei Mehl ist kein Prozess, und es ist keine Organisationsform. Nein, es geht darum, wie wird Mehl hergestellt und so weiter. Wer auch das Wissen von Mehl, was darunter steht, wie ich wissen wollen würde, wenn ich wüsste, was freie Software ist, wie funktioniert das? Ja, Moment, das ist doch dazu geladen, das ist sehr hohe Organisationsform, die sich von dem Mehl, das vor 100 Jahren von unseren Vorfahren noch selber in der Hand hat, geschaffen, mal wirklich sehr wesentlich unterscheidet. Ja, ja, das geht nämlich schon, dass er ja, ja, von beiden. Von beiden, ja. Das war alles. Das ist genau der Prozess. Aber das kann ich jetzt nicht konkret angeben. Wie und ja. Nochmal, mein Punkt ist, ich halte es für nicht fruchtbar und nicht für sinnvoll, Beispiele zu kritisieren, sondern die Beispiele sollen ja etwas illustrieren. Ja. Franz hat was dazu zu illustrieren, ich versuche anhand der freien Software etwas zu illustrieren, dessen grundsätzliche Thematik ich mit diesem Dreieck, mit dem Lorenz auseinandergesetzt habe. Das befasst. Deswegen ist es einfach nicht produktiv, auf der Beispielebene sozusagen uns da gegenseitig zu widersprechen. Interessant finde ich einfach zu gucken, wie kommt man von dem Schwarzen ins Weiße und was, woran kann man ansetzen. Es gibt jetzt Vorschläge, die Franz gemacht hat. Die finde ich nochmal ernst nehmen. Und auf den Vorschlag gibt es Mehl, kommt sozusagen an. Der Vorschlag war, den ich nicht verstanden habe, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, damit ich es kritisieren kann. Das muss nur richtig in unserem Kopf klar sein. Also, ich sag mal wieder noch ein bisschen polemischer, die gute alte Aufklärung müssen wir jetzt quasi richtig betreiben, indem wir die richtige Kritik üben, die richtige Falschheit klar machen, das Verbogensein in den ganzen falschen Apparat und so weiter und so fort. Dann gibt es ja dankenswerterweise auch aus der Krisensicht die Kritik genau dieses Denkmusters, womit ich quasi diese Form des Überwindungsdenkens kritisieren würde, nämlich dass Aufklärung nicht funktioniert, sondern aus meiner Sicht war eher der Begriff der praktischen Kritik da geeignet. Und dann habe ich immer gewartet, was kommt da jetzt als praktische Kritik? Frage, habe ich überhört, was nicht bei Software? Ich glaube, es geht nicht anders als über die praktische Kritik. Und die praktische Kritik ist dann dieses Oscar-Beispiel, wo die Forderung kommt, warum sind da nicht vorne die Grenzlichter? Weil das nämlich genau die Bedürfnisse in einem kommunikativen Prozess sozusagen in eine Bewegungsform transformiert. Darum geht es. Halt in eine Bewegungsform oder anders formuliert, in eine Vermittlungsform, in einen gesellschaftlichen Vermittlungsprozess, der nicht mehr über Kaufen und Verkaufen organisiert wird. Wir müssen also die Frage beantworten, wie gesellschaftlich ein Vermittlungsprozess organisiert werden kann, der über Verkaufen und Kaufen funktioniert. Und aus meiner Sicht, freie Software hat dort anlassweise Ideen entwickelt und daran kann man weitergehen. Punkt. Also meine Frage war Franz, dann warst du dran, dann Benni und dann. Ja, Robert. Ja, also jetzt kommt nochmal an die Dynamik anzuknüpfen, die mit der Stefan angefangen hat. Was ihr beiden nicht beantwortet, was total fehlt, was der Motor sein soll, und ihr sagt einfach, ja, die Leute müssen es falsch. Was soll ein Motor sein? Die Leute machen, was soll ein Motor sein? Bis vom Blühenacker bis zum Mehl hin. Ja, weil es gibt halt eine ganze Reihe von Low-Run-Aktivitäten wie Traktorbauern, Traktoraten, Feldwege neu anlegen. Und was ist, wenn Leute keinen Bock drauf haben und die dazu gezwungen sind, das zu tun? Wenn die Leute keinen Bock drauf haben, lieber Musikunterricht nehmen, Partituren lesen lernen, Hängematte, egal was. Also dann kommt eben dieses Potenzial ist ja da, aber die Leute tun es einfach nicht. Das ist nicht genug da, also es wird nicht genug Getreide da sein. Das heißt Verknappung, also wollte daraus dann einen Tausch. Und darauf geht er überhaupt gar nicht ein. Also er tut tatsächlich so, wie wenn er eine Planwirtschaft vorschlägt und dann sagt, die Leute werden es halt einfach tun. Und was da kam, diese Selbstentfaltungshebung, die Bedingung. Also entweder es ist genug Selbstentfaltung dabei bei den verschiedenen Prozessen für die Individuen und dann tun sie es. Oder dann ist es irgendwie, entweder es wird lustvoll eingerichtet, den Faktor zu warten, oder es wird nicht sein. Und das finde ich halt eine sehr gute Trennung. Gibt man ein Foto, was ich weiß? Massives Marketing. Traktor waschen als Hit für die Yuppies. Ja. Und die Leute, die bis Hartz IV bis in den dritten Stock geschafft haben, heute, die wissen es, die können sich die kassenlose Gesellschaft sowieso vorstellen. Also, der lebt ja nicht draußen auf der Straße, sondern hier. Also, das muss dann irgendwie einen Schritt weitergehen. Also, Aber vorher noch ein bisschen was zur Auflockerung. Vielleicht schaut man das noch auf der Ökonomskonferenz, das neueste Monochrom-Musikvideo zu zeigen. Das heißt, ich will Planwirtschaft. Ja? Und ich habe also unlängst eine total tolle Diskussion gehabt mit einem Monochrom-Theoretiker und gesagt, sag mal, warum macht ihr diese Sowjetnostalgie? Und da hat er mal eigentlich was sehr Gescheites gesagt. Was sollten wir denn sonst gegen die Verhältnisse einwenden? Ja? Also da ist sozusagen irgendwie ironisch die Leerstelle nochmal ausgedrückt. Also wenn ihr diese Geschichten seht, ja, die Leute wissen ganz genau, was sie damit sagen wollen. Sie wollen damit sagen, wir haben heute kein positives Bild gegen die Warengesellschaft, aber wir sind so angefressen, dass wir sozusagen ironisch das Bild der Planwirtschaft als noch ein positives Gegenbild einklagen, das machen wir natürlich nicht ernst. So, also insofern würde ich sagen, auf demselben Status ist es auch, wenn man sagt, warum sollten das nicht gehen? Das ist aber nicht das, worum es eigentlich geht. Das, worum es eigentlich geht, was du gesagt hast. Und ich möchte es sozusagen für grafisch noch unterstützen. Vor dem Bobby Kurz ist noch jemand draufgekommen, dass der Marxsche Gebrauchswertbegriff ziemlich eindimensional ist. Und der Mann hat Marshall McLuhan geheißen. Der hat was über Industrialisierung geschrieben. Und dieses Zitat von McLuhan über Industrialisierung geht ungefähr so. Der Maschine ist es ziemlich egal, ob sie Cornflakes produziert oder Cadillacs. Das heißt, es ist eine große Maschine, der es nicht auf den Inhalt ankommt, sondern auf den Output. Und für diesen Output sozusagen werden einfach sämtliche Ressourcen der Gesellschaft verzerrt und dann sozusagen neben dem Output gibt es auch jede Menge Kollateralschäden. Also das was wir als die industrielle Maschine kennen. Und was meines Erachtens das grundlegend Neue ausmacht und den Verweis auf die indianischen Stämme den Holdi sozusagen emotional mindestens für genauso gleichwertig gut wie das Verlangen nach Planwirtschaft. Ja. Aber was du damit ausdrückst, hat der McLuhan in folgender Form gesagt. Dieser große maschinelle Pfeil, der ist uns jetzt über diese Informationstechnologie eben sozusagen zugänglich, dass wir ihn überall hinsetzen können, in Form eines kleinen, dezentralisierten Produktionsprozesses. Und wir können jetzt sozusagen, ohne die Dinge zu verzerren, sie an jedem Ort, in dem wir dieses Wissen anwenden, wieder in Ordnung bringen. Das heißt, sozusagen rein grafisch ausgedrückt, wir produzieren eben keine Abfälle mehr, sondern wir produzieren analog zur Natur brauchbares Leben. Brauchbares Leben, das nicht wie die industrielle Produktion einfach damit zu kämpfen hat, dass schon die schiere Größe und das schiere Output der Prozesse unter Umständen jede Form von brauchbarem Leben zerstört. Ich weiß nicht, ob ich die richtig interpretiert habe. Was nicht alles. Aber für diese Form von brauchbarem Leben, jetzt greife ich den Begriff von Franz auf. Der Franz hat gesprochen von wunderschöner Begriff, das Arbeitsentsorgungsprogramm. Und ich bin ja ganz bei dir. Diese 4/5-Schätzung, die würde ich auch teilen. Also 4/5 aller menschlichen Tätigkeiten sind eigentlich destruktiv und dienen in irgendeiner Form dazu, vielleicht ist es zu niedrig gegriffen. Ja, vielleicht ist es viel höher. Ja. Okay. Entschuldige, ich glaube 87 ist irgendwie eine Untersuchung von einem Anarchisten rausgekommen, der hat 5 Stunden. Ja, gut. Okay. Ich meine aber, dass das nur die eine Seite der Medaille ist. Ja? Wir haben auf der einen Seite ein Arbeitsentsorgungsprogramm, und jetzt bitte entschuldigt, liebe Christiana oder Streitzügler, wir haben auch ein Arbeitsprogramm. Und das Arbeitsprogramm besteht in nichts anderem als in der sozusagen Überführung einer destruktiven Technologie in eine konstruktive Technologiestruktur. Und diese Überführung läuft über, wenn man so will, das Durchdenken der Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen unserer Produktion. Das heißt, wir brauchen durchdachte und verlässliche Technologien. Und keine der Technologien, die heute am Markt sind, ist in irgendeiner Art und Weise durchdacht und verlässlich. Das ist ein Arbeitsprogramm. Das muss genauso unterstrichen werden wie das Arbeitsentsorgungsprogramm. Ja, nein, ich bin mal in den Hörsystem bei der Diskussion reingekommen. Ne? Mir sind nur zwei Sachen aufgefallen, die, glaube ich, immer sozusagen relativieren muss. Das eine ist mit den 5%, und das ist auch teilweise natürlich das Bild, das der Marx malt in seinen Maschinenfragment. Ne? Der Marx malt das Bild sozusagen, dass die Maschine sozusagen gesteuert, sozusagen, also Produktion der Maschine sozusagen die nur mehr die Intellektualität der Menschen und der Forschung der Steuerung bedarf und die sozusagen den Reichtum produzieren. Jetzt ist es so, dass wenn man sich das tatsächlich anschaut, gibt es einen ganz großen Bereich in allem, der sozusagen hier in der Weise überhaupt erfasst wurde, was damals nicht erfasst wurde, und natürlich damals auch nicht erfasst wurde, weil überhaupt kein Marktbereich war. Das ist weder industriell noch sonst irgendwo Markt gewesen, das ist die ganze Frage der Erziehung, die ganze Frage der Altenversorgung, die ganze Frage des Gesundheitswesens, zum Teil Pflege und so weiter. Und das sind alle diese ganzen Rationalisierungsschritte in der großen Industrie und auch welcher in Technologie und immer, sind völlig vernachlässigbar. Und ich meine, ich glaube überhaupt nicht, dass das stimmt, dass sozusagen die nicht nur dass die Tätigkeit, sondern dass natürlich auch die notwendige Tätigkeit, wenn man sozusagen für gewisse Altersträger auch als eine notwendige und das Reich der Freiheit betrachtet, dass sich das in dem Ausmaß also, reduziert ist, gibt es sozusagen die Rechnung und auch Basis sozusagen, die sozusagen nur die materielle Produktion der Industrie ja, sehen. Das ist ja das Programm dazu. Also, das ist sozusagen das ist eine Bemerkung. Ich meine, die andere Bemerkung ist, ist überhaupt sozusagen, dass man einfach viel zu wenig sieht, dass es überall und immer ununterbrochen nicht marktförmige Produktionen gibt. Die ganzen Häusern, sozusagen haben sich die Leute bei uns am Markt trotzdem selber gebaut, in Kooperationen miteinander. Sie kaufen natürlich sozusagen diese die Basis, die bauen Baumärkte dahinter, wo sie eine technische Infrastruktur, nämlich jeder hat seine Werkstatt zu Hause am Land, wo das bekannt ist, aber die Häuser werden. Und jetzt muss man überlegen, wie viel Lebenszeit zum Beispiel in Österreich so eine Familie für alleine für diese Erledigung sozusagen des Lebensbedürfnisses wohnen aufwendet, ja, damit sie sozusagen ihre Häuser die sozusagen einen gewissen Sinn, sie ja selbst bestimmen, dass sie sich bauen, also in einer anderen Sinn, sozusagen sind die alle gleich wissen. Ne? Ja. Sozusagen die bekannt wird, aber sozusagen irgendwie finde ich sozusagen der Gesellschaft fehlen einfach ganz wichtige Bauteile, die, wenn man sich die Gesellschaft jetzt in der Realität anschaut, vom Feuerwehrverein bis zum Fest, bis zur Grundrissredaktion, ja, das ist sozusagen die ja auch kooperativ ist und keine ihr baut ein Häusl und keine drei Züge nehmen wir auch auf, also jetzt soll es bei mir keine Honorare. Nein. Tautologischer Tausch. Nein, was natürlich gleichzeitig gibt, ist gerade diesen ganzen Bereich sozusagen marktförmig zu machen. Jetzt ist es so, die andere Seite ist die, dass man meiner Meinung nach wirklich eine die panische Angst für jeden Markt und irgendwas haben soll, weil ich glaube sozusagen nicht an eine wirkliche Planung der gesamten Welt. Ja? Das halte ich für einen absoluten Unsinn. Also, ich meine, dass man das jemals geglaubt hat, ist eigentlich heutzutage schwer zu verstehen. Ja. Aber ich meine, es ist ja ein sehr einfaches Beispiel. Es geht ja gar nicht um die stoffliche Fest, was sozusagen sicherlich in einer ganz anderen Weise vorausgedacht hat, ist, was wollen die eigentlich Leute wollen und wie wollen sie leben. Ja. Das ist sozusagen ein kommunikativer Prozess. Aber die Produktion beinhaltet ja auch den Teil, baue ich zum Beispiel mit viel Kohle und wenig Stahl oder mit viel Stahl und wenig Kohle. Und was ist eigentlich der günstigere Weg? Das ist sozusagen in Wirklichkeit überhaupt nicht bestimmbar. Also die stoffliche Zusammensetzung, es gibt ja Versuche und es gibt da Diskussionen und hunderte Papiere in den sowjetischen 20er Jahren gibt es ja die Diskussionen und da gibt es sozusagen die Versuche sozusagen da die stoffliche Kreisläufe irgendwie zu beachten. Aber schon eine Entscheidung, ob ich sozusagen das oder jenes mache, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, wie soll ich die stofflichen Auswirkungen, wenn ich jetzt weniger Kohle oder mehr Kohle für diesen einen Prozess machen, beurteilen. Also in einer gewissen Form sozusagen, wo die Arbeitsteilung komplex genug wird, ist diese Form in der stofflichen Produktion etwas, was unklar ist. Man muss sich hier nochmal aussehen, es ist unklar. Und ich meine, wir lernen also zum Beispiel komplexen Softwareprodukte, dass die ja schon geplant haben. Die sind ja nicht einmal geplant, weil wir Stunden der Leute oder so. Das kann ich verstehen. Also es ist so, dass die sozusagen da lernen, ich meine, von denen kann man natürlich auch lernen. Es gibt sozusagen ein Verfahren, das ist dieses Extreme-Programming, die sollen sozusagen gehen lernen, also ununterbrochen sozusagen sehen, wo stehen wir und was passiert da jetzt überhaupt. Ja? Aber jetzt ist es so, das sind sozusagen, und es ist ja kein Wunder, dass die Open Free Software Bewegung gibt, weil das ist ja die kommunistische Basis ist ja da, es gibt einen Überfluss. Ne? Es ist eine Überflussgesellschaft, eine Überflussproduktion. Es gibt prinzipiell keinen Mangel. Und das Schöne dabei ist, dass sie spontan in gewissen Sinn sozusagen hier eine von der Form der Kooperation eine wenn man will, kommunistische Kooperation herstellt, ohne dass es schlimm wäre. Du hast jetzt mal am Schluss vergessen. Was? Wenn es prinzipiell keinen Mangel gibt, dann spielt sich die Konkurrenz des Kapitals nicht mehr über Produktion ab, sondern über die Fähigkeit sozusagen kulturelle Muster zu besitzen. Ja? Das heißt, nicht mehr über die über die Menge an Uhren wird konkurriert, sondern über die Patente für eine Uhr. Ja, wir schon, aber ich meine, sozusagen das, aber ich meine, das Wesentliche ist sozusagen, dass ich hier mal unter. Entschuldigung, ist ja dann nicht sozusagen das Patent für die Abbewegung und die. Aber die freie Softwarebewegung ist ja quasi eine Gegenbewegung zu dem, was das Kapital kostet. Ja, nein, es ist nur. Ja, es ist eine Gegenbewegung, die man schon von ungefähr. Es ist von der Kursche. Eine Gegenbewegung. Man muss sozusagen meiner Meinung nach, also ich glaube sozusagen, nein, die Richtung, in der ich denke, ist, dass man einfach zwar eine Planung braucht, aber dass man auf einer gewissen Basisebene, wie sozusagen eben diese freie Proportionen, höchstwahrscheinlich auch nicht mit ohne Märkte auskommen wird. Also, Stefan mit PH, Stefan mit F. Dann du, ja? Du hast. Ich würde dann das doch nochmal kurz anschließen, wollte da auch noch anmerken, das kommt ja auch eine Sache, die ich vergessen darf in dem Zusammenhang. Und vielleicht kann man ein Stück weit vorhanden, das war ja meine erste Frage, die ich jetzt dazu gestellt habe, war nicht wirklich eine Kritik, sondern einfach eine Verstehensfrage. Weil für mich war das einfach eine Variable, eine Leerstelle und ich hätte gerne gewusst, was hinter der steht. Das hat sich dann im Laufe der Zeit in der Diskussion ausgeweitet. Und wenn ich das sage, habe ich vor allem vergessen, dass Mail und freie Software auch einfach verschiedene Entitäten sind. Also freie Software ist einfach beliebig duplizierbar, ohne den großen Aufwand. Das ist bei Mail ein kleines bisschen anders. Und freie Software-Projekte können dadurch auch, sich anders organisieren, anders leben. Also wenn da irgendjemand mal einen lichten Moment hat, kann ich das ganze Projekt unglaublich weiterbringen und der kann den Rest seines Lebens gar nicht mehr programmieren, weshalb ist er trotzdem sehr viel weitergebracht. Die Software ist auch nicht von ihrer Existenz davon abhängig, dass der Programmierer irgendwie, der spezielle Programmierer jetzt weiter was macht. Bei Mail ist es wiederum so, es reicht nicht, dass ich es einmal produziere und es dann bleiben lasse, sondern ich muss im nächsten Jahr wieder aufs Feld gehen und so weiter. Das heißt, es erfordert vielleicht in einem etwas anderen Maß Kontinuität. Ich würde nicht sagen, dass freie Software keine Kontinuität erfordert, aber es ist einfach eine andere, es baut auch ganz andere Voraussetzungen auf, also auch die Art und Weise, wie ich es organisieren kann. Und das ist wirklich auch, ich meine, das ist auch eine Sache, mit der sich wirklich überhaupt beschäftigt. Es geht ja gerade um die Frage, wie weit ist es übertragbar und so weiter. Aber wenn man dann eben Mail und Software nimmt, also das ist eben eine spannende Frage. Ist es möglich, dass bei freier Software möglich ist, ohne weiteres auch im Bereich der Landwirtschaft? Was passiert, wie ich schon sagte, wenn die Leute auf diese Lauffanggeschichten einfach keinen Bock mehr haben? Wo ist das? Okay, dann wärst du dran, Stefan. Dann du dran. Ja, gut, dann ist wieder auf den Beitrag gebracht, den ich vorgesehen habe. Also, ich glaube schon, dass es möglich ist, unter den heutigen Bedingungen der materiellen Produktion jetzt die Selbstentfaltung so zu verstehen, dass daraus etwas entsteht, was im Hintergrund erreicht wird beim heutigen Produktivitätsstand. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Verwandten in Ungarn sehen sollte, die lesen zwar keine Bücher, aber die sind gerne mit Tieren zusammen. Und ich finde das wirklich nicht gern. Und dann lesen sie über Bücher oder machen was bei mir oder sowas. Wenn ich jetzt anfange, mich mit Tieren zu beschäftigen, dann wäre das desaströs für die menschliche Ernährung. Und andersrum, wenn die jetzt mit Büchern zum Beispiel in den Kontext werfen, dann hätten wir auch nichts davon. Also, ja. Ich glaube schon, dass die Leute in diesem Sinne selbst einhalten mit der Milchproduktion oder der Tierproduktion, dass die grundsätzliche Voraussetzungen dafür da sind, dass alle die sich wirklich dafür interessieren, für eine Versorgung stellen. Ja, Die Frau, die hat das gleich genutzt. Indem man den pflegt, indem man den alle tragen und irgendwie man das viel drüber nachdenken, wie er eigentlich hergestellt wird oder was die Beziehung der Lebenswesen. Also ich glaube, es geht schon auch darum, bestimmte Leerstellen zu tun, also wenn es was bestimmte Leerstellen zuzulassen und bestimmte Leerstellen nicht zuzulassen. Also wenn wir jetzt alle wissen, die Planwirtschaft funktioniert nicht und wir kriegen keine Bananen, wenn es keine Planwirtschaft gibt, dann also haben wir irgendwie in den letzten 20 oder 15 Jahren irgendwie so eingetrichtert gekriegt. Und stattdessen aber so drängend, es gibt Turnschuhe, aber dann verhacken irgendwie nicht angestellte Frauen, für die irgendwie, also ganz schlechten Arbeitsbedingungen, ganz schlechten Löhnen und irgendwie zu völlig kritisierbaren und sehr änderungsbedürftigen Bedingungen, wenn sich das vielleicht irgendwie Leerstellen, denen wir ständig, also unglaublich, die wir selber produzieren, im Vergleich zu denen, die wir jetzt halt wissen, wie es im Plan schon funktioniert hat und die Turnschuhproduktion funktioniert. Das sind so Voraussetzungen, die für mich zu hinterfragen sind. Ja. Mir ist nur eins dazu aufgefallen, dass ich keine Rede war von Herrschaft. Wir haben hier zum Beispiel ein Thema, wo die Debatte über weite Strecken wirklich funktioniert im gemeinsamen Bemühen, Leerstellen aufzudecken, zu füllen, Gedanken vorzubringen und ein Work in Progress. Wir haben natürlich auch Töne, das sagt, das war richtig. Ja? Oder ironische Sachen. Die schreibt sie gerne diese Worte, die müssen wir schon tun. Verzeih ich alles. Aber sind das die Töne, die das reinbringen. Diese Sache reinbringen von Abqualifizieren, von Noten vergeben, die sich nicht orientieren an etwas, was tatsächlich völlig umstürzlerisch und neu wäre, wenn es gelingt, in einer Gesellschaft einzuführen, dass der kommunikative Prozess unter den Menschen und sein Ergebnis offen und gleich sind in der Art und Weise, dass also der andere nicht dominiert wird. Das wollten wir nur hinweisen, weil das etwas ist, was einen Bruch mit einer Tradition, die ja weit über den Kapitalismus hinausgeht, darstellen würde. Mit einer patriarchalen, da drüben die Teile so ziemlich am Rande fast an Geschichte verliert. Und eigentlich was Sensationelles wäre, wenn uns das gelingt. Und es müsste gelingen, sollte eine Besserung dieser sachlichen Herrschaft, die der Kapitalismus wirklich durchdringend ausübt, erreicht werden soll. Das Zweite ist, also Anmerkung möchte ich machen zur Produktivität. Der Franz hat mir das eingefallen, wo er gesagt hat, pflege alte Leute und so. Es gibt eine Riesenmenge von Tätigkeiten, die möglichst nicht produktiv sein sollen. Ein Baby pflegen, alte Menschen pflegen, mit jemandem Dinge machen. Wer sagt, dass das für mich gut ist, wenn es möglichst produktiv ist? Ich möchte sagen, es ist nicht heraus, ob eine freie Gesellschaft Wert darauf legt, Tische möglichst produktiv zu machen, oder ob es nicht gibt weite Bereiche, wo sowas wie ein Kunsthandwerk entsteht. um Dinge des täglichen Gebrauchs herzustellen. Also die Sache der Produktivität ist keineswegs etwas, was parallel dazu laufen muss, dass es für uns gut ist. Je produktiver, desto besser. Das ist weder in der Sachgütererzeugung noch in dem, was es an menschlichen Tätigkeiten sonst noch gibt, ein wirklicher Maßstab. Aber glaubst du nicht, dass das verschwindet? Ganz allgemein haben wir sich auch nicht so. Nein, ich habe gesagt, dass es nicht so sein muss, ja? Keineswegs. Aber es ist nicht einfach eine Parallelität, die von vornherein da ist. Und ja, aber erst um jetzt schnell zum Franz, und dann kommt der Franz Scheine. Ich wollte noch kurz zum Thema High-Funk und Low-Funk was sagen. Menschen sind, glaube ich, nicht so, dass sie nur etwas tun, wenn unmittelbar Spaß daraus springt. Sondern, ich glaube, wenn man sich Geschichte anguckt, war es immer so, dass Menschen auch sich vorstellen konnten, wenn sie jetzt eine Mühe in Kauf nehmen, dass sie danach nicht unmittelbar sogar etwas bekommen, sondern so noch einen Vermittlungsschritt dazwischen, die Voraussetzungen schaffen, dass sie dann einmal besser und einfach produzieren können und Spaß haben werden. Da können hier beliebig viele Vermittlungsschritte dazwischen sein, sonst würden wir hier gar nicht sitzen und uns über sowas Gedanken machen. Weil letztlich treibt uns nur die Vorstellung, es könnte anders gehen und besser gehen, dazu, dass wir uns über so eine, über diesen ganz schwierigen Kram Gedanken machen. Und dieses, dass Menschen dazu in der Lage sind, heißt auch, dass wenn man eben diese ganzen entfremdeten Mechanismen, diese ganzen Sachzwänge und den ganzen Schrott wegschließt, sich mal vorstellt, dass der weg ist. Wenn man also sozusagen freie Vermittlungsschritte, die wir uns selber definieren, zulassen würde, da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass sich Leute finden, die ein gesellschaftliches Problem, was manchmal Kaplerputzen heißt oder was das ich im Leben anlegen heißt, dass das nicht eine Lösung findet. Weil ein sauberer Zackler mit was weiß ich, dem produzierten Mehl verbunden ist, und wie gesagt, nicht, und der Weg ist nicht damit verbunden, dass man gerade nicht zum Feld kommen kann, keine Ahnung. Und diese ganzen sachlichen Zusammenhänge, die was mit unserer Lebensqualität, mit unserem Leben, mit der Art und Weise, wie wir leben und produzieren zu tun haben, können wir dann herstellen. Jetzt ist es ja so, dass die alle weg sind. Weil es gibt nur Kaufen und Verkaufen. Die sind alle abgeschnitten. Wir können ja gar nicht reflektieren. Oder wir müssen riesige Anstrengungen machen. Wir müssen uns darüber informieren, wie arbeiten denn die Frauen in was weiß ich, Asien, in den Sweatshops, um die Turnschuhe herzustellen. Aber der Zusammenhang ist eigentlich total getrennt. Und das ist wiederherzustellen, oder also nicht wiederherzustellen als eine Bewusstseinsakte, es wird automatisch wieder da sein. Wir werden andauernd über nichts anderes nachdenken, als über diese ganzen Vermittlungsschritte. Und ein Beispiel nochmal war das Oscar mit dem Licht da vorne. Denn die ganzen Menschen dürfen ins Spiel kommen. Und wenn wir einen Vermittlungsprozess organisieren, dann bin ich super optimistisch, dass jedes gesellschaftliche Problem auch eine Lösung finden wird. Das ist also nicht eins des unmittelbaren Spaßes. Denn übrigens bei der Feinsoftware auch so. Da gibt es ganz viele Tätigkeiten, die machen keinen Spaß, und die werden trotzdem getan. Dokumentation. Die Nummer so erst mal. Also die vorher war das nicht. Zunächst mal zu Lorenz. Bin ganz bei dir. Ja? Du sagst, es geht nicht um Produktivität. Dann sage ich, aber es gibt heutzutage schon längst eine begriffliche Unterscheidung, die auch für uns sehr wichtig ist. Also die stellt sich jetzt parallel in 100.000 Szenen durch, von der Ökologie-Szene bis in Brasilien. Die Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität. Und ich halte es also für eine ganz entscheidende und wichtige Stufe der gesellschaftlichen, wenn du so willst, Aufklärung in unserer Zeit, dass diese Betonung des Unterschiedes, ein effizienter Prozess, also einer mit viel Output, mit viel Produktivität, muss überhaupt nicht effektiv sein. Das heißt, im Endeffekt stehen wir ärmer da als vorher, wenn wir uns das Ganze anschauen. Dass dieser schwierige Gedanke jetzt in einer ganz einfachen Form als die Unterscheidung zweier Worte existiert, und ich würde darum bitten, dass man hier öfters nachdenkt. Sagt, was effizient ist, nämlich gut, ist noch lange nicht effektiv. Das Zweite, was ich sagen wollte, war auf den Stefan Eisler. Also, das ist ja gegessen, dass die ursprüngliche Ausgangslage in Wien ist, bei der ganzen Wissensgeschichte, dass Wissen reproduzierbar ist, dass materielle Produktion aber zunächst mal eben mit dem ständigen Aufwenden von Mühe zu tun hat. Nur analytisch gesehen verändert sich die Natur der materiellen Produktion. Das heißt, zwei Elemente. Das erste Element ist, dass immer mehr sozusagen der Arbeit, und jetzt rede ich von der Arbeit auf der rechten Seite, der Arbeit, die sinnvollerweise getan wird, in die Vorbereitung von Arbeitsprozessen hineingesteckt wird. Das heißt, nimm mal den Unterschied zwischen einem Kalligrafen, der irgendwie ein Plakat bindet, und einem Drucker, der einfach das Plakat rausrennen lässt. Das ist, worauf auch der Stefan immer wieder insistiert, wenn er sagt, die materielle Produktion wird quasi zum Anhängsel der Informationsproduktion. Man muss nicht gleich an Treffer denken, man kann auch an schlichten Computerdrucker denken. Und das andere Element, das ist mindestens genauso wichtig, dass uns bewusst wird, dass bei der Gestaltung von Produktionsvorgängen, bei der Umgestaltung von Produktionsvorgängen, die Rolle der Reproduzierbarkeit der Ressourcen eine ganz zentrale ist. Das heißt, erneuerbare Energieproduktion, die sozusagen andere Produktion füttert. Also es gibt ein neues Buch, das heißt endlich vernünftig produzieren. Das heißt, wir sollten keine Abfälle, wir sollten Nährstoffe produzieren. Es gibt die Möglichkeit, jeden Produktionsprozess so zu gestalten, dass er einen anderen Produktionsprozess automatisch versorgt. Also diese Betonung auf reproduzierbaren Ressourcen ist meiner Ansicht nach die logische Konsequenz der Durchsetzung der Logik freier Softwareentwicklung oder der Logik dieser Automation. Jetzt, Hans-Jörg, die Rede müssen wir schon abschließen, auf jeden Fall. Ja, es ist bald. Dann bist noch drauf, im Moment, du bist noch drauf, ne? Tom, hast du auch noch, oder kannst du auch verzichten oder so? Ja. Es ist so, dass wir um 9 Uhr spätestens hier raus sein wollen, und wer jetzt, also gut, wir fangen erstmal an, vielleicht kann der andere nur noch kurz fassen, oder? Ich soll mich auch kurz fassen. Gut, ich werde es probieren. Franz, im Prinzip habe ich irgendwie mit den beiden hier keine Probleme, wobei ich Probleme habe, ist mit dem Arbeitsbegriff, aber ich denke mir, das ist ein terminologisches Problem. Bitte? Verzeihen Sie, Ironie, wir glauben, wir haben nur ein terminologisches Problem. Ja, also es ist eigentlich ganz klar, dass bestimmte Tätigkeiten, jetzt nenne ich es einmal so, mit diesem Begriff, was sich zukünftig durchsetzt, wir wissen es nicht, dass aber bestimmte Tätigkeiten sicher auch mehr werden, ganz eindeutig. Es wird so sein, bestimmte Sachen sind auf Null zu bringen, ich habe da vorher einige angesprochen, andere sind auch in jeder Hinsicht auszuweiten, vor allem wenn man was Tätigkeiten betrifft, Zeit für Kinder zu haben, Altenversorgung, Gesundheitsvorsorge, man Zeit für Sexualität, andere Dinge, also das ist alles, denke ich mir, verlangt, dass wir auch den Zeitbegriff und Zeit und Dauer, Eigendauer von bestimmten Dingen diskutieren lernen. Dann ganz kurz noch zur Frage mit Mail und Mail, also mit Software und Vergleich mit Mail. Ich denke mir, die entscheidende Frage ist ja nicht die, dass das Mail, das EHL jetzt, beliebig multiplizierbar wäre. Ich meine, sollte das der Fall sein, das wäre sogar ungeheuerlich, weil da würde man dann die Meere zumachen. Die zentrale Frage ist bei beiden Dingen, ob genug in qualitativer Fülle zur Verfügung gestellt werden kann. Und das denke ich mir, das ist bei beiden mit Ja zu beantworten, auch wenn es sie völlig anderen Sektoren zugehörig sind. Wichtig wäre natürlich auch noch die Diskussion über Selbstentfaltung und Selbstbestimmung dahingehend zu führen, was wir heute natürlich auch nur andeutungsweise machen konnten, zu hinterfragen, wie ich denn zu dem komme, was eigentlich heute als freier Wille verstanden wird und was uns denn so bewegt. Denn das ist dann eigentlich auch das grundsätzliche Problem, was angeschnitten wurde mit Menschen austauschen. Im Prinzip, das Wort tauschen mag ich nicht, aber im Prinzip sind natürlich, denke ich mir, die Menschen, die eine zukünftige emanzipatorische Gesellschaft bevölkern und jene, die heute hier leben, wird es substanzielle Unterschiede geben, wobei natürlich auch zu diesen Veränderungen heute schon substanzielle Unterschiede stattfinden müssen. Und dahingehend, denke ich mir, ist auch dieses Problem, was kann Aufklärung oder jetzt im weitesten Sinn, also nicht verstanden als die bürgerliche Aufklärung, was kann Aufklärung und was kann sie nicht, eigentlich überhaupt noch nicht, überhaupt noch nicht beendet, sondern steht in einer gewissen Hinsicht erst am Anfang. Ja, ich bin da um, weil wir schon in der Verbindung wo es mir gegangen wäre zu betonen, dass niemand, der Marx hat sich hier diese ganzen absoluten Deindustrialisierer antizipiert, also zurück zum Kleinen und Handwerk, die werden uns wohlens damit abwitzen wollen müssen, dass es Bereiche gibt, die rein von dem, was da getan werden muss, im mittelalterlichen System durchgeführt werden als einzelarbeiterisch oder so irgendwie mit kleiner Maschine oder auch ohne, dass welche, die industriell sein werden, das ist einmal versucht worden, die Chinesen haben das im großen Maßstab versucht, weg mit den großen Stahlwerken in jeder Volkskommune einen kleinen Stahlbund erkennen. Das ist irgendwie grandios in die Hosen gegangen. Und jetzt, so wie wir Stahl brauchen, kann man auch wieder diskutieren, aber es wird gewisse Bereiche geben, wo es einen Sinn macht, das industriell zu machen. Und es wird für sie auch, und das ist jetzt relativ neu, das, was man jetzt sagen kann, was von der Produktionsorganisation her irgendwie eh schon kommunistisch funktioniert, wo nur dagegen agiert wird. Ja? Also das ist so schwer, wenn sie es tun. Und ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass die nächsten 500 Jahre werden diese drei Bereiche einfach, mit denen müssen wir umgehen. Und da wird sehr viel sein, was man vielleicht entindustrialisieren kann oder will. Es muss nicht immer Ikea sein, es können auch schönere Menschen sein, wie auch immer, die kann man ja besprechen. Und da denke ich mir, das ist ein bisschen Warnproblem, wurscht, weg. Also diese drei Bereiche, die es geht, da kann man hin und her schieren, aber für alle diese Teile muss man irgendwie versuchen zu verbinden. Und jetzt, wie könnte das gehen, wenn es mit dem Geldsystem, also auf kapitalistische Regelung zu halten, geht und mit der Planfahrt, zumindest in dieser Großplanform geht, wie könnte das gehen? Und was waren die jetzt, die sogenannte Stammesidee ein bisschen zu modernisieren? Und denkt man, ein Bild, sowas haben wir ja gehabt, und das ist halt sehr klar, und nur der Produktionsbereich, aber halt diese Wohngemeinschaften, ne? Wo es auch die klassischen Problemzonen gibt, wo es keiner gern macht, nicht in der Küche, in den Münzregalen oder das Geschirrtüren sich dort, und die haben dann auch wieder geschaffen. Aber ich denke, es muss zunächst einmal eine menschliche Beziehung da sein, dass die Leute da was miteinander machen. Wir haben Beziehungen als Menschen, weil es gut miteinander kennen. Und dann denke ich mir, sind diese Fragen, dann wartet man halt, bis der Unwillensfähige gegenüber dem Minister natürlich so hochsteigt, dass man sagt, das Problem jetzt nicht irgendwie angehen. Das geht nicht halt einfach um die Chance. Und also da braucht es keine der Deutschen schwimmen, sondern das brennt sie eh auf. Naja. Stefan, das kann ich sagen, ja? Okay. Also ich fand so ein paar Bemerkungen sind interessant, dass zum einen der Hinweis, dass die Landwirtschaft jetzt nicht komplett in der Logik des Kapitals auflösen lässt. Also es ist insofern, als es sich nicht komplett industrialisieren lässt. Es gibt einfach auch sehr Grundkonstanten, die lassen sich auch da sich erstmal völlig auflösen. Dann fand ich auch den Hinweis ganz interessant, dass wir jetzt aber doch halt auch etwas haben, dass das Wissen auf das Kapital, auf die industrielle Produktion sich auswirkt, ja, auswirken kann in der Art und Weise, wie wir produzieren, vielleicht auch in der Effizienz, Legitimität übrigens die Wiederholung ist genau umgekehrt, glaube ich, so eine Allgemeinheit. Also mit dem Wunderscheinbar auch. Ich glaube, ich will jetzt kurz was skizzieren, was mir da eigentlich vorschwebt. Also das deckt sich auch meiner Meinung nach, das ist sehr nah an dieser Keimform-These. Wir hatten auch schon früher, zur Zeit des Feudalismus, hatten wir ja, gab es Kapital, gab es Wissen, das ist alles eine Rolle gespielt. Am wichtigsten und sagen wir, die strukturdominante der Ressource war aber sicher Land und Rohstoffe. Ja. Danach haben sich Herrschaftsverhältnisse ausgerichtet und so weiter. Die Logik, wie Dinge organisiert wurden, haben sich vor allem aus den Nischenbereichen eigentlich danach ausgerichtet. Die wichtigste strukturdominante Ressource effektiver und effizienter zu nutzen, Kapital, hat dazu geführt, dass man neben auch anderen Dinge, also das mit also ich kann mir das mal ein bisschen mit der militärischen Geschichte aus, aber allein für diese Ressource, übrigens im Militär, und dann auch eben dazu beginnen, eben diese Ressource abzusichern, beziehungsweise sie auszudehnen, die Kontrolle drüber, also Herrschaftsverhältnisse jetzt auch wirklich rein Räumlichkeit gesehen. Aber wir hatten erstmal auch dazu beigetragen, dass die wichtigste Ressource damals besser ausgenutzt werden konnte, dass der Ertrag erhöht werden konnte und so weiter. Irgendwann ist es gekippt, sage ich jetzt mal so ganz salopp, und der Kapital wurde die zentrale strukturdominante Logik, nach der sich Gesellschaft strukturiert und organisiert. Also das ist dieses städterliche Häuser, wie das Max Weber auch genannt hat. Die Frage, die mich jetzt umtreibt, ist, erleben wir nicht jetzt im Moment was Ähnliches? Erleben wir nicht was, dass wir, und zwar aufgrund der Logik des Kapitalismus, so wie damals aus der Logik des Feudalismus sich der Kapitalismus entwickeln konnte, dass sich im Moment aus der Logik des Kapitalismus Innovation ist wichtig, also die Kapitalrendite steigert und so weiter, neues Wissen wird immer wichtiger, dass wir plötzlich an einem Punkt stehen, wo zumindest potenziell Wissen die neue strukturdominante Ressource werden könnte. Das würde es, was allerdings bedeuten würde, dass sich womöglich Gesellschaft anders strukturieren und anders organisieren müsste, nämlich nach der Logik von Wissen. Ja. Was auch vielleicht ja auch wiederum bedeuten würde, dass sich alles andere nicht in diese Logik auflösen kann, sondern dass es ja immer gewisse Brüche gibt. Ja. So wie eben Landwirtschaft bei uns auch subventioniert wird, damit sie in die Logik des Kapitalismus reinpassen. Das heißt, sie passt nicht wirklich rein, sie steht ein bisschen leer dazu, aber dann fängt es irgendwie unter. Und dass wir dann so gesehen praktisch den industriellen Bereich irgendwann mal haben werden, der so etwas darstellen wird, wie wir es heute mit dem Blick auf die Landwirtschaft haben. Das ist halt so ein. Das gibt es halt auch, wenn ich auch schon. Da könnte man nicht mehr kommen. Aber das ist nicht das Zentrale, es ist auch das Wichtige, dass jeder, ich will es gar nicht ausführen, das ist noch ein bisschen später, aber das ist etwas, was ich mal so skizzieren wollte. Und vor dem Hintergrund vielleicht verschiedene Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive anwenden. Im Übrigen wäre es ja auch, und aus der Perspektive finde ich auch bei Software hoch interessant, weil meiner Meinung nach dort heute am besten zu sehen ist, wie denn die Logik aussieht, nach der sich am effektivsten und am effizientesten, auch das sieht seit Begriffen gar nicht so schlecht, Wissen organisieren lässt. Das sieht man nicht genau da, und das sieht man auch zum Beispiel, auch dass Organisationsstrukturen, Organisation ist vielleicht schon der falsche Ausdruck, aber ich halte jetzt sonst mal anders aussehen, es gibt nicht mehr Hierarchien, macht nicht mehr so Sinn. Also selbst wenn man sie haben will, auf Teufel komm raus, man bekommt sie nur auf Kosten von Effizienz und Effektivität, also mit Blick auf Wissen. Solche Dinge, das finde ich auch interessant, und die sind jetzt immer wieder so aufgewischt. Und ich wollte es jetzt zum Schluss nur noch mal kurz so, weil es mal ein letzter Bedürfnis ist, so ein bisschen zusammenführen. Ich werde auch sieben Morgen mal kurz drauf zurückkommen. Ja, dafür ist auch die Konferenz da. Das war übrigens jetzt so total ökonomisch wie schon lange. Thomas, du dann also du hast gesagt, dass das so antreiben kann, weil was antreibt, aber ich sage nicht, was antreibt, sondern was antreiben kann. die Vorstellung ist, dass irgendwas besser laufen könnte. Und jetzt ganz alleine, ohne irgendwelche Zwischenarbeiter, ist es in meinem Leben ganz viele Vorstellungen, wie ich mein Leben verbessern kann. Und davon gibt es einen Teil, den mache ich, das ist der bekannte Teil, und den Großteil, den verdammt ich oder verfördere ich, und es wird nicht. Und es gibt keine Garantie dafür, dass ich das, was ich mir vornehme, auch wenn es mein Leben wirklich verbessern würde, klappt. Und diese, darum ist dadurch, dass die Garantie fehlt, fangen viele Leute erst gar nicht an, anders zu denken. Also dieses Weiß zu denken oder das Projekt anzufangen. Ja? Also es gibt dieses Oscar-Projekt, das ist ja gestorben. Es gibt schon wieder Neues. Ah ja, okay, schön. Was halt interessant ist, wie dieses Vertrauen in ein Projekt mit Ja und Nein, dass es klappt, dass sich die Mühe lohnt, wie das eruiert werden kann und wie ich das Leuten erklären kann, wenn ich die kassenlose Gesellschaft erkläre, wie das weiterläuft. Also das geht völlig. Und dieses Wert- und Äquivalenzsystem, das hat ja eine große Entlastung, weil wenn ich in der vollen Wertgröße in den Laden gehe, dann weiß ich nicht, weil die Brötchen nicht da sind. Wenn es das aber nicht gibt, was ist das, eine Garantie oder eine Art von Garantie liefert, dass nicht nur das verbessert, also nicht nur der Wunsch herrscht, sondern dass das auch wird. Also was sind die Kriterien für Entlastung vor Enttäuschung, die zu Resignation führt, dass die Leute nicht lieber doch im Kapitalismus bleiben, dass halt es keine Übung scheint. Und was sind die Kriterien für Vertrauen in Projekte? Also da ist ja noch irgendwas, kann man mal sowas zu sagen, und da ist die Mühe, das Verfahrenschule macht trotzdem auch das Schlusswort, wenn wir nach Zusammenfassung von Männern, das weiß nicht, sondern ich wollte doch auf das Rötliche aufmerksam machen, und schwärzlich und gräulich. Was mich nicht wenig wollte, ich später dich an das hier wo gedacht, ja, ob ich das so organisiere oder so organisiere, ob ich das Arbeits- und Sorgungsprogramm bei einem Arbeitsprogramm dazu entwerfen kann, ist etwas, was sich in der gesellschaftlichen Realität nicht nach der Frage durchsetzt, was menschenfreundlicher und uns besser geht als sonst was, sondern was durch Herrschaft abgesichert ist, dass es so läuft, wie es läuft. Und dass es eine Logik der Verwertung gibt, eine Logik des Kapitals gibt, die nicht zur Disposition eines Diskurses steht, sondern ob etwas frei ist oder nicht frei ist, ob wir einen Raum haben oder nicht, ob wir ein Feld haben oder nicht, sich hier durchaus auch abspielt in der Frage einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Herrschaft für Macht. Das heißt, für die Möglichkeit, etwas zu tun, muss ich Herrschaft zeigen. Das ist eine Sache, die so nach wie sie offen ist. Entschuldige, aber wir haben keinen Raum. Nein, das ist wirklich. Du nutzt einen Dummen, genau das, was ich meine, was da eher so. Ja, das Argument ist, wir haben, das Argument ist ganz ernst gemeint, wir haben die Möglichkeit, uns zu vernetzen. Die ist da und wir haben einen Raum zu denken, zu entwerfen und zu planen. Warum ist das nicht in dieser Wahrnehmung der Realität drinnen? Wieso soll das nicht drinnen sein, weil ich nicht weiß, dass das die Herrschaft und dass das also ich denke, die Frage der Herrschaft ist ein ziemlich kompliziert. Eben. Ich habe auch nicht gemeint, dass wir über das jetzt groß noch diskutieren, weil ich wollte nur auf diese Stelle aufmerksam machen. Ja, da würde ich ja widersprechen. Also Herrschaft reichen, das ist ja das eine, aber man muss auch Herrschaft haben. Das ist für die letzten Jahre. Ja, vielen Dank.